Outrage. Outrage never changes. Guten Abend. Willkommen bei den Weltraumaffen. Sonntag 18 Uhr. Mhm. Heute haben wir es, also heute sind wir mehr als pünktlich. Zur Feier des Tages, ja. Zur Feier des Tages. Und der Chris, weil er so netter ist, hat den schönsten Klops gleich ganz vorne hingepackt. Aus der beliebten Rubrik Politiker reden in ganzer Länge. Wenn nötig, gehen wir auch auf Vierteltempo runter. Wir schauen mal, wie viel wir davon aushalten. Ska Keller auf dem Bundesparteitag der Grünen Partei in Leipzig. Ich bin klein. Ja. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe jetzt 10 Minuten Zeit, um euch zu erzählen, warum ich die Richtige bin für Europa. Warum ihr mich für euch und für unseren Kontinent in den Kampf schicken sollt. Aber bevor ich das mache, will ich erst einmal Danke sagen. Denn ich finde, wir Grüne haben die Republik ganz schön gerockt in letzter Zeit. Und schon das fällt auch nicht vom Himmel. Wir haben die Republik gerockt. So stelle ich mir Politikerreden vor. Es hat was damit zu tun, dass wir für unsere Überzeugungen einstehen, dass wir Haltung haben und dass wir auch mit Fröhlichkeit die Welt verbessern, so wie Katha und wie Ludwig. Es hat etwas damit zu tun, wie wir Politik machen und dass wir uns reinhängen, um unsere Ziele zu erreichen, so wie Priska und Tarek. Und ihr habt einen Hammer-Wahlkampf hingelegt in Bayern und Hessen. Hammer. So viele komische Wörter, der Namen. Ja, wer weiß, was da alles noch ist. Ne? Also. Katha ist also Schulze wahrscheinlich aus Bayern. Tarek und Priska sind die Spitzenkandidaten der hessischen CDU. CDU. Freudscher Fehler der hessischen Grünen, Entschuldigung. Der grünen CDU, ja. Der grünen CDU. Hammer! Und es hat etwas damit zu tun, dass wir einen tollen neuen Bundesvorstand haben, der zusammensteht und uns in Talkshows und Townhalls würdig vertritt. Danke Annalena, Robert, Micha, Gesine, Jamila und ganz besonders danke an Benedikt. Ja, von der Struktur her ähnlich wie bei der Merkel. Immer erstmal Leuten danken. Ja, es ist inzwischen auch so, jede Rede fängt irgendwie mit Dank an. Früher waren das die Oscars und das war auch okay so. Aber wenn ich mir jetzt vorher immer eine Litanei anhören muss, bevor die Leute endlich mal zum nicht existierenden Punkt kommen. Ist so, ja gut, das ist halt der Bundesparteitag. Aber eigentlich sollte sie ja allen erzählen, wie cool sie ist und warum sie zum Kampf in die Politik schlacht. Ja, zum Beispiel, weil sie im richtigen Moment weiß, wen man erwähnen muss. Vielleicht. Es hat auch damit zu tun, dass unsere Fraktion auf allen Ebenen konstruktive Sachpolitik machen. Und da muss ich besonders meiner eigenen Fraktion danken, den 52 Leuten aus 18 Ländern, die trotz aller Differenzen immer ein tolles Team sind. Und vor allem möchte ich denen danken, die seit Jahren hart arbeiten für Europa und die jetzt nicht wieder antreten. Danke Rebecca, danke Helga, danke Micha und danke Barbara. Die grüne Barbara. Aber natürlich hat dieser Erfolg vor allem mit euch zu tun. Zusammen sind wir jetzt über 70.000 Mitglieder und wir werden jeden Tag mehr. Das ist großartig und verdient einen extra großen Dank an euch alle. Hat sie sich jetzt endlich zum Boden durchgeschlagen? Liebe Freundinnen und Freunde, dieser Zuspruch, den wir gerade erhalten, diese Wahlerfolge, sie sind wunderbar. Aber neben Freude und verdienter Wahlparty bedeutet das auch jede Menge Verantwortung. Es hängt auch von uns ab, wie es weitergeht in diesem Land, in einer global turbulenten Zeit. Und auch für die Zukunft Europas tragen wir Verantwortung. Und mir liegt dieses Europa am Herzen. Das hat auch damit zu tun, wo ich herkomme und wer ich bin. Ich bin in der DDR geboren, in einem Land, in dem schon vor der Wahl feststand, wer am Ende der Sieger ist, wo man sich nicht über Meinungsartikel... Was waren die politisch Korrekten, die da die Sieger waren, mit anderen Worten, das war doch gut oder nicht? Ich weiß gar nicht, was sie hat. Die Partei, immer recht. Ja, das waren die Antifaschisten, die haben sogar so einen antifaschistischen Schutzwall gebaut, die waren gut. Die wussten, was passiert, wenn die Ostländer faschisiert werden von den Westländern. Artikel aufregen konnte, weil es eben keine freie Presse gab. Ich habe selbst nichts zum Umsturz beigetragen. Wir hatten alle Haltung da in der Presse damals. Das war auch gut. Also ich höre mal wieder, das wäre gut. So diese offiziellen Kanäle und die so. Die haben die offizielle Staatspolitik gestützt mit ihrer Haltung. Da gibt es keine Verschwörungstheorien und so, ne? Das heißt. Nee, da kommt auch nicht jeder halt zum Zuge, sondern auch nur eine kleine Clique, ne? Ja, kann man sich schon überlegen, kann man alles politisch sich überlegen, wie das sein sollte. Und es ist doch gut. Also, komische Rede. Fragen dazu war ich zu jung. Aber meine Eltern haben mir mitgegeben, warum Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit so wichtig sind. Und heute ist es Europa, das für Demokratie einstehen muss, zur Not auch gegen Mitgliedstaaten. In Polen werden gerade Richterinnen entlassen, in Italien Bürgermeister entlassen, in Ungarn werden NGOs drangsaliert und die Menschen, die in Polen, Ungarn oder Rumänien gegen den Abriss des Rechtsstaats protestieren, sie gehen mit EU-Fahnen auf die Straße. Sie erwarten, dass die EU ihre Freiheiten schützt und sie erwarten das zu Recht. Und wir werden nicht stumm zugucken, wenn die Demokratie angegriffen wird und wenn Grundrechte mit Füßen getreten werden. Wir stellen uns gegen den Rechtsruck. Wir schützen unsere Grundrechte, unsere Demokratie und unsere europäische Gemeinschaft. Hört man den Applaus nicht jeder? Ich bin aber nicht irgendwo in der DDR geboren, sondern da, wo Ostdeutschland am östlichsten ist. Direkt auf der polnisch-deutschen Grenze. Und lange war da noch so eine richtige Grenze mit Schlagbaum und Passkontrollen. Es hat lange gedauert, bis es endlich eine grenzüberschreitende Busverbindung gab und man für ein Festnetzgespräch über die Neiße nicht mehr Auslandstarif zahlen musste. Jetzt ist die Grenze überwunden und beide Städte wachsen zusammen. Polinnen wohnen in Guben, Gubner gehen ins Gubiner Schwimmbad und alle treffen sich beim Appelfest zu Schlagermusik. Und genau das ist für mich Europa, das Zusammenwachsen über Grenzen hinweg, gemeinsam eine bessere Zukunft zu bauen. Europa ist, wenn die syrischen Neubürger mitschunkeln zu Franzi aus Spremberg und ich es nicht muss, gemeinsam und vielfältig Eurovision und feine Sahne Fischfilet. Oh, war ja. Eurovision und Hab ich zu viel versprochen? Nee. Hey Leute. Aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wo ich's. Ich hab's an mehreren Stellen. Ich hab's von einem Zuschauer geschickt bekommen und ich hab's auch irgendwie. Ich weiß nicht, in irgendeinem Tichi oder sonst wo hat jemand drüber geschrieben und ich fand's einfach nur zeigenswert, wie besoffen diese grüne Partei gerade ist. Leute, könnt ihr mich hören? Ja. Ja. Ja, hey, ich wollte mal sagen, hier das Video wurde am 10. November 2018 hochgeladen, ne? Und ich habe hier einen Artikel vom 11. November 2018, wo die grüne Europapolitikerin Ska Keller, also die wir da gerade schauen, meinte gegenüber der FNA, wir müssen die Politik von den Männern befreien, nur so können wir eine humanistische, weltoffene und liberale Gesellschaft verwirklichen, die ohne archaisches Stammes- und Macho-Gehabe auskommt. So, alle bisherigen Versuche, über Quote mehr Frauen in die Politik zu bringen, seien Anführungszeichen gnadenlos gescheitert, erklärte sie. Deshalb braucht es ein absolutes Politikverbot für Männer, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Zitat Ende. Das ist das, was sie meint, wenn sie über Europa redet. Das ist ihr Bild davon. Das ist so absolut. Ja, aber Opex, war das denn jetzt bestätigt, dieses Zitat? Also, wir hatten das ja letzte Woche, glaube ich, auch schon gebracht, aber. Ja, das Zitat ist von Berliner Express, Nachrichtenzentrum aus dem Zentrum Ohnmacht. Also ich weiß nicht, ob das legitim genug ist dafür, aber es ist auf jeden Fall, dem würde ich schon, also ich persönlich dem halt mal vertrauen, weil da ging es halt. Das klingt schon wie irgendwas, was die Grünen sagen würden, ja. Ja, ja. Na gut. So diese zwei Gesichter, so einmal nach außen, einmal so zu eigenen Leuten, die müssen auch. Ja, weiß ich nicht. Das würde ich dann doch gerne schon nochmal aus ihrem Mund raushören, ehe ich davon ausgehen würde, dass das wirklich stimmt, aber. Eine ostdeutsche Kleinstadt ist aber auch kein einfaches Pflaster für Leute, die sich für Vielfalt einsetzen und bunte Haare haben. Dass Nazis nicht nur Sprüche klopfen, das muss ich in Sachsen niemandem erzählen. Und auch das ist die Idee von Europa. Ein Ort, wo Menschenrechte für alle gelten, wo niemand vor Nazis wegrennen muss. Der Ort des Nie wieder. Und dieses Europa der Demokratie, des Zusammenwachsens und der Menschenrechte ist bedroht. Es wird angegriffen von den Orbans und Salvinis, die zurück wollen zum Nationalismus, die sich nicht darum kümmern, wenn im Mittelmeer Menschen ertrinken. Und die Rechtsnationalen wollen Europa zerstören, denn es steht ihnen im Weg. Als letzte Bastion von Frieden und Menschenrechten. Deshalb sammeln sie schon jetzt ihre Truppen für die Europawahl. Offiziellen Patt erreicht zwischen den Rechten und den Linken. Weil wir beide sind uns ja einig, dass irgendwer Europa zerstören will irgendwie. Also, da sollte man dann mal gucken, ob man sich vielleicht auf einen Sündenbock zusammen einigen kann. Ich dachte, das läuft da jetzt in Italien schon mit diesen beiden Fraktionen. Die eine soll ja links sein, die andere rechts. Gott, oh Gott. Ja, ich meine, was ist denn eine schwarz-grüne Koalition? Also, wenn die CDU noch irgendwas von ihrem Rückenmark findet. Der Spahn hat ja irgendwie jetzt gesagt, er will über den Migrationspakt abstimmen. Haben wir das drin? Das war heute, glaube ich, erst. Nee. Also, der scheint jetzt irgendwie auf der Hardliner-Welle. Also, ich glaube, am März traue ich das aber auch nicht mehr zu. Der hat sich so... mit dieser Mittelklasse-Geschichte, jemand, der 2 Zugflugzeuge besitzt und damit zwischen Terminen hin und her fliegt und im letzten Jahr 1 Million verdient hat, bezeichnet sich als, ich bin einer aus dem Mittelstand. Krass. Ja, echt. Das hatte ich heute auch gelesen mit irgendwie so einem Spruch dabei, ja, ich sehe das dann nicht nur ökonomisch, wo ich mir dann so dachte, ja, aber die Leute, die ganz unten sind ökonomisch, die sehen das garantiert ökonomisch. Die sagen ja nicht so, ja, aber im Geiste bin ich ja Teil der Mittelschicht. Ich habe den Eindruck, die Presse schreibt die Frau da rein. Und wenn hier so Kräfte wie die CDU und die Grünen zusammen an einen Strang ziehen, dann kann man auch gar nicht mehr so richtig jemanden abwählen. Was soll das denn noch loswerden sozusagen? Die decken ja alles ab. Ja. Ja, wie gesagt, also so weit voneinander entfernt sind die sowieso nicht, weil halt du hast mit Kretschmann und diesen Leuten auch diese ganzen Kirchenwillis da drin und ja, wirtschaftsnah sind die Grünen ja auch schon seit Jahren. Also wenn es die richtige Wirtschaft ist. Moralisch und so, ja. Ja, naja, ich meine, da sind die ja flexibel. Also war es nicht auch irgendwie mit dem Kretschmann, dass du da auch irgendwelche Rüstungskonzerne und so dann da ihm gespendet haben? Ja, aber der Kretschmann hat ja böse verloren bei Leuten wie Ska, weil er gesagt hat, er will die gewalttätigen jungen Männer aus der Innenstadt vertreiben, die da Stress machen. Das ist schon alles geistig aus derselben Ecke. Ja, so riesig und unüberbrückbar sind die Unterschiede auf jeden Fall nicht. Aber wir werden es niemals zulassen, dass Europa in ihre Hände fällt. Wir stehen auf für das Europa der Menschlichkeit, für das Europa der Solidarität und für das Europa des Miteinanders. Wo alle einer Meinung sind, meinst du, nicht miteinander. Das sind 2 verschiedene Sachen. Miteinander meiner Meinung. Ja, genau. Es braucht eine politische Kraft, die denen eine Stimme gibt, die gemeinsam vorankommen wollen, die Demokratie und Frieden schätzen und schützen. Gemeinsam vorankommen, ja. Das sind die Leute mit den Fahrverboten, wo alle gemeinsam vorankommen. Das sind die Leute mit der Geschlechterdemokratie, wo die Männer rausgehen müssen, wenn sie sich da irgendwie unterhalten wollen unter sich, damit die nicht beeinflusst werden. Das sind die, die gemeinsam vorankommen, ja. Ja, das sind die Leute, die anderen nicht zuhören oder sie sogar verhindern, dass sie überhaupt sprechen, wenn ihnen nicht gefällt, was die Leute zu sagen haben. Das sind die, die miteinander wollen. Ja. Schützen. Eine Kraft, die dafür einsteht, dass Menschen die gleichen Rechte haben und eine Kraft, die für die Idee der Europäischen Union Frauen. Kämpft und dafür Verantwortung übernimmt. Diese Kraft sind wir. Und deswegen krempeln wir Grüne jetzt die Ärmel hoch, ruhen uns nicht auf, aus auf den Erfolgen der Vergangenheit und gehen jetzt raus. Deswegen kämpfen wir alle gemeinsam um Europa. Ist noch jemand entsetzt, wie pubertär eine Rede von einer 30-Jährigen oder so auf einem Parteitag sein kann? Also, es geht, also in Bayern diese Partei, diese, ich weiß nicht, waren das Freie Wähler oder so, da habe ich von gehört, dass die auch ziemlich platt argumentiert hätten, so ähnlich so wie so ein Jugendlicher. Ja, aber die Grünen geben sich doch den Gestus dieser, diese linke Intellektualität. Mhm. Aber das ist unterste Schublade der Laienspiel-Demagogik. Echt. Als hätte sie es vom Spiegel geübt, dieses Wir, euch, grausig. Hey, ich würde gern den Skeptikerpreis an Chris übergeben. Ja. Berliner Express ist eine Satire-Magazin. Okay. Damit Bescheid wisst. Ja, Chris, also du, der Skeptiker-Punkt geht an dich. So. Ist gut. Aber ja. Ja. Bin ich jetzt einer von denen? Bist du einer von denen? Jetzt hast du es. Aber ja, ich wollte das nicht so unkommentiert stehen lassen. Ja, nee, ist ja wichtig. Ich meine, ja. Wir wollen ja auch keinen Quatsch erzählen. Also tun wir sowieso häufig genug, aber ja. nicht. Eben, wenigstens. Und wir wollen hinterher zugeben können, wenn wir Quatsch erzählt haben. Das ist auch gut. Ja, aber. Damals mit dem, was war es, ein Krokodil? Ja, das waren die Leute, die irgendwie ein Krokodil irgendwie vergewaltigt haben. So ja, einen, und dann oh, das Mann, Krokodil Mann. Irgendwie gegessen hat oder so. Ja. Aber nur oral, ne? Wahrscheinlich, ja. Das Kürzel FNA steht für Fake News Agency, also. Ja. So. Deswegen. Das klingt so souverän, ich bin glatt drauf eingefallen, das ist sehr gut. Ja, Moment mal, ich war doch gerade noch auf dem Treffen der Freien Nationalen Allianz. Ja, ist ja immerhin sehr transparent, also muss man schon sagen, Hut ab. Ja. In 3 Wochen beim Klimagipfel in Katowice muss die Rolle Europas entscheidend sein. Die Erderhitzung lässt sich nicht national bekämpfen, sondern nur, wenn wir gemeinsam und ambitioniert vorangehen. Das kann und das muss Europa leisten. Wir können nicht der nächsten Generation sagen, tut uns leid, das mit dem kaputten Planeten, aber da war Trump und dann hat Brasilien den Regenwald abgeholzt und dann wollten wir halt auch nicht mehr tun. Nein, wir müssen endlich den Appell des Weltklimarats in die Tat umsetzen. Aus der Kohle raus und rein in die Kreislaufwirtschaft. Wir haben nur diesen einen Planeten. Schützen wir ihn. In der sozialen Frage müssen wir Europas Versprechen erneuern. Denn das Gefälle zwischen den Mitgliedstaaten ist nach wie vor riesig. Es kann doch nicht sein, dass sich in Griechenland Kranke keine Medikamente leisten können, während Europa jedes Jahr 70 Milliarden Euro durch Steuertricks von Unternehmen entgehen. Ja, wird irgendwie deutlich, dass ihr den Markenkern so ein bisschen verloren gegangen ist. Das Ökothema wird jetzt einmal angerissen, ganz kurz. Und dann geht es um Soziales und um Geld. Aber es ist so eine Europa stärken und verbessern, das muss unser Leitspruch sein. Im Europaparlament kämpfen wir jeden Tag genau dafür. Und wir haben viel erreicht. Wir haben eine Asylrechtsreform angestoßen, den Datenschutz revolutioniert und Orban die rote Karte gezeigt. Und wir wollen Europa weiter nach vorne bringen, mit einer noch größeren grünen Fraktion. Ja, und irgendwelche Antiverfahren gehisst haben sie auch da im Europaparlament. Das muss man ja auch nochmal sagen. Ja, und pro Abtreibung oder so haben sie auch Fragen gehisst, ne? Das ist schon eine Weile her. Wir Grüne sind eine starke Kraft in ganz Europa. Wir gewinnen Wahlen von Bayern bis Belgien, stellen die Bürgermeisterinnen in Amsterdam und Barcelona. Wir stehen ein für Pressefreiheit in Österreich und für Umweltschutz in Bulgarien. Wir kämpfen für die 77% der Europäerinnen und Europäer, die Menschen auf der Flucht Schutz in Europa bieten wollen. Wir kämpfen für die 92%, die Klimaschutz als drängende Aufgabe sehen. Wir sind der parlamentarische Arm der Demokratinnen in Chemnitz, der Feministinnen in Warschau und der Waldretter in Nordrhein-Westfalen. Waldretter. Waldretter, ne? Das ist der parlamentarische Arm der Waldretter, ja. Der Leute, die Polizisten mit Fäkalien übergießen, wenn sie zu nah an ihre Baumhäuser kommen. Das heißt, die nicht ja, den baurechtlichen. Die haben beschlossen, den Wald zu roden mit der SPD zusammen. Die wollten das doch durchziehen. Ursprünglich war das doch von denen. Ja, das war ein Deal. Das war ein Deal, damit woanders mehr Wald stehen bleibt. Und, ich habe es auch schon mal gesagt, das, was da abgeholzt werden soll, ist der kleinere Teil des Waldes, weil außenrum steht schon viermal so viel Wald, der inzwischen da aufgeforstet wurde. Das ist ein reiner Symbolkampf. Und sich hier zum politischen Arm von Leuten zu machen, die andere mit Scheiße bewerfen, passt. Ja, passt zum Gesamteindruck. Am 26. Mai 2019 geht es ums Ganze. Es geht darum, in welchem Europa wir leben wollen. Wir Grünen übernehmen Verantwortung für diese Zukunft. Denn Europa kann mehr, wenn wir wollen, wenn wir mit Mut und Zuversicht nach vorne schauen und uns nicht einschüchtern lassen, wenn wir mit denen zusammenstehen, die wie wir Grüne für ein ökologisches, soziales, demokratisches und vielfältiges Europa streiten. Zusammen sind wir viele, gemeinsam sind... Ich finde das irgendwie lustig, dass gerade so ein Typ dahinter hier verschwunden ist, mit so einer Kamera. Zusammen sind wir viele. Zusammen sind wir viele. Genau. Ja, alleine bin ich wenig, ne? Aber ja. Sind wir stark? Lasst uns aufbrechen zu einem solidarischen und starken Europa. Dafür stehen wir und dafür braucht es Grüne. Mein Name ist Ska und gemeinsam mit euch möchte ich Europas Versprechen erneuern. Dankeschön. Narziska heißt sie, ne? Nee. Narziska? Achso, ja. Ich glaub, die heißt sehr schöner, sehr, sehr schöner Stopp übrigens hier. Ich finde, das Gesicht passt fast meine Meinung zu grüner Politik insgesamt ganz gut zusammen. Ja. Doch hat sie sich Mühe gegeben. Bisschen angewidert so von dem... Passt auch zu dem, wie grüne Politik ist, finde ich. Von der Demokratieferne. So würde ich dann gucken wahrscheinlich. Aber ich habe noch ein bisschen mehr Grünheit direkt. Herzlich willkommen zu unserer Zusammenfassung vom Bundeskongress der Grünen Jugend. Circa 400 Mitglieder sind hier heute in Gelsenkirchen zusammengekommen, in der Gesamtschule der Evangelischen in Gelsenkirchen. Na, was habe ich gesagt? Wie kommen da auf so die Idee, wo könnten wir uns treffen? Ja, lass mal in die Evangelische Gesamtschule gehen. Die Grüne Partei ist mittlerweile... im Parteienspektrum fest verankert, sitzt mittlerweile in 8 Landesparlamenten in Regierungsverantwortung und hat nicht mehr so viel gemein mit der Partei, die eigentlich aus dem ökologischen Widerstand entstanden ist. Wir hören uns heute hier um und bei mir ist Ricarda Lang. Sie sind die Vorsitzende der Grünen Jugend. Wie gehen Sie damit um? Die Jugend ist ja eigentlich immer bekannt dafür, Sturm und Drang ein bisschen provokativer zu sein. Wie gehen Sie mit dieser veränderten Partei im Moment um? Ich würde tatsächlich sagen, dass der Zustand, den die Grünen gerade haben und vor allem auch die Umfrageergebnisse, die Grünen haben, nicht daran liegen, dass sie brav oder angepasst sind, sondern ganz im Gegenteil daran, dass sie eigentlich die einzigste Partei sind, die einmal klare Haltung in der Frage zwischen nationalem Egoismus und globaler und transnationaler Politik bezieht und auf der anderen Seite die einzige Partei, die in Radikalität die Realität des Klimawandels benennt. Da reiben wir als Grüne Jugend natürlich immer gerne noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, Protest ist kein Selbstzweck, sondern Protest ist ja da, weil wir erkannt haben, dass sich was verändern muss. Jetzt war erst letzte Woche der Bundeskongress der Grünen, die Bundesdelegiertenversammlung, Entschuldigung. Wie unterscheidet sich die heutige Veranstaltung der Jugendlichen von diesem klassischen Parteitag, den man kennt? Wir haben als Grüne Jugend tatsächlich kein Delegiertensystem. Das heißt, bei uns können alle Menschen, die Mitglied der Grünen Jugend sind und auch interessierte andere dazukommen, mit abstimmen, sich mit in die Debatte einbringen. Und vor allem ist es uns auch wichtig, dass wir hier nicht nur immer im Plenum sitzen und Antragsdebatten führen, sondern dass wir auch Diskussionsräume haben, Bildungsarbeit machen. Denn wir wollen viele junge Menschen einbinden und vor allem wollen wir ihnen die Werkzeuge an die Hand geben, die Welt um sich herum und die Verhältnisse zu verstehen und dann auch zu verändern. Gibt es schon Fanfiction zu ihr und hier, wie heißt der andere da von der CDU? Der auch so Politsprech auswendig gelernt hat, der Junge, das Äffchen, das Frettchen. Ach so, du meinst Amthor. Das wäre doch jetzt hier, die beiden könnten sich nur in Politikerfloskeln unterhalten. Das wäre sicher so ziemlich lustig anzusehen. Ja, aber wenn sie sagt, da kann jeder mitreden, das stimmt doch irgendwie nicht. Ich meine, die Grünen machen doch schon Grenzen, setzen doch schon Grenzen, wenn es darum geht, ob Männer oder Frauen mitreden dürfen. Wenn keine Frauen mehr reden wollen, dann darf auch kein Mann mehr reden oder so. Das ist so bei denen. Ja, kommt drauf an, wo sie jetzt meint. Ne? Also, okay, sie hat ja gerade mehrere Sachen irgendwie aufgezählt und ich fand das auch. Kontext ist immer wichtig. Ziemlich interessant, dass dieses mit Bildung und so. Und also, man hört halt raus, das alles noch, damit wir erklären den Leuten hier die Welt. Weil wir haben ja alles verstanden und. Zu uns kann jetzt jeder hinkommen und kann sich dann erklären lassen, wie alles funktioniert, weil wir wissen das ja. Ich bin Ricarda. Stichwort Diskussionsräume. Was sind hier die wichtigsten Themen, die jetzt in den 3 Tagen behandelt werden? Und Diskussion ist das dann, wenn die sich da irgendwie gegenseitig erzählen, was irgendwie Phase ist, das ist eine Diskussion, aber das kennen wir ja auch schon. Wir sprechen unter dem Motto "Bewegt euch, Umwelt retten" darüber, wie eigentlich eine global gerechte Umweltpolitik aussehen kann. Denn gerade erleben wir ja, dass obwohl der Klimawandel immer mehr zur Existenzfrage für die gesamte Menschheit wird, die Folgen jetzt im Moment vor allem Menschen im globalen Süden treffen. Auf Kiribati verlieren Menschen ihre Lebensgrundlage, in der Sahara verlieren Menschen ihre Existenzgrundlage. Wir wollen globale Solidarität praktisch werden lassen und Möglichkeiten finden, diese Leute zu schützen. Eine Frage, der wir uns da zum Beispiel stellen, ist die Frage von klimabedingter Migration und Flucht. Wir fordern den Klimapass, denn wir wollen, dass die Bewohnerinnen von pazifischen Inselstaaten, die ihre Lebensgrundlage verlieren, bei uns die Staatsbürgerschaft bekommen. Sie kandidieren auch selber für den Europawahlkampf. Sind das genau die Ziele und sind Sie da gut aufgestellt mit der Grünen Partei, auch mit der Bundesspitze? Wir haben es tatsächlich geschafft, diese Forderung und insgesamt ein ganzes Kapitel zum Thema Klimaflucht in das Europawahlprogramm zu bekommen. Und ich glaube, was mir persönlich besonders wichtig ist, ist, dass meine Generation ist in einem geeinten Europa aufgewachsen, das wir auch verteidigen wollen. Aber wir haben auch keine Lust mehr, verarscht zu werden. Davon, dass alle Parteien auf ihre Plakate schreiben, Europa ist super wichtig, aber dann eigentlich, wenn zum Beispiel Europa den Klimaschutz voranbringen will, blockieren. Ich glaube, dass Europa der Ort sein kann, der unsere Zukunft sichert, aber nur dann, wenn wir Europa verändern. Und das will ich persönlich im grünen Wahlkampf, aber vor allem auch mit der Grünen Jugend in einem junggrünen Wahlkampf nach vorne stellen. Sie haben die Plakate angesprochen. Bei Ihnen auf der Bühne ist eine Weltkugel. Da steht drauf, es gibt keinen Planeten. Was soll einem das sagen? Da steht drauf, es gibt keinen Planeten B. Das heißt, im Moment wirtschaften und leben wir eigentlich so, als hätten wir noch eine andere Erdkugel irgendwo zu Hause im Keller liegen, die wir auspacken müssen, wenn wir die jetzige zerstört haben. Das sieht man zum Beispiel daran, wenn Angela Merkel, wenn Schadstoffgrenzen überschritten werden, die Schadstoffgrenzen einfach nach oben zieht, sich zur Anwältin der Autoindustrie macht. Wir sagen, wir müssen die Anwälte der Umwelt sein und vor allem der Menschen, die in dieser Umwelt leben wollen. Und deshalb wollen wir, dass wir den Planeten, den wir haben, schützen, denn anderen gibt es eben nicht. Aber da hast du recht, das habe ich auch gelesen, bei Heise, glaube ich. Und zwar hatten die auch berichtet, dass die Merkel, ja, oder dass die CDU halt unter anderem recht große Spenden angenommen hat von Quant und so, BMW eben, und ja auch dafür sorgt international, dass diese Grenzen eben nicht so massiv sinken, wie sie von den Ökos gerne gesehen würden. Aber gut. Die Merkel hat halt noch andere Motivationen. Also trotzdem ist aber diejenige auch eine, die da eben ein bisschen im Weg steht. Das stimmt. Ja. Auch als Sprecherin der Grünen Jugend erneut, das ist auch noch was Wichtiges, was heute auf dem Programm steht. Was sind da nochmal Ihre Ziele neben der EU-Politik, die wir jetzt vorhin schon besprochen haben? Neben radikalen Klimaschutz und eben auch dem sofortigen Kohleausstieg kandidiere ich heute auch als Frau, die keine Lust mehr hat, auf ihr Äußeres reduziert zu werden. Politische Probleme, Leute. Der Fug. Ja, so sieht's aus. Das muss dringend in die Politik, das ist gesellschaftlich relevant, dass wir uns da auch hier alle drum kümmern. Ja, und das geht einfach viel zu weit. Also Mädchen dass dieses System hier, was wir hier haben, politischen Betrieb und so, Demokratie ist nicht dazu da, damit du dich besser fühlst. Das ist einfach nur dazu da, das sind die Sachen, wo wir uns darauf einigen, dass wir dann nach diesen Regeln uns hier irgendwie unser Zusammenleben organisieren. Und ja, Wenn man sich also. engagiert und die Welt besser machen will, dann muss man auch irgendwann mal persönlich was davon haben, ne? Ist klar. Der Anspruch Ja, sollte man sowieso sein, aber das System. sie, nachdem sie die klaren Themen abgefahren sind, fragt sie sie nach einer Sache, die ihr besonders am Herzen liegt. Und dann mit ich zu antworten, ist halt auch, ist für mich jetzt kein Wahlgrund, sage ich jetzt mal, vorsichtig. Ich bin bereits seit einem Jahr Sprecherin und vollkommen egal, wozu ich mich äußere, es kommen immer Kommentare, die sich auf meinen Körper und vor allem auf mein Gewicht beziehen. Ich will mit der grünen Jugend für eine Gesellschaft Oh kämpfen, in der Frauen nee, endlich. ey. Und sie haut noch mal dieses Ich-Ding rein. Es ist ja nicht zu glauben. Wir haben es da beim ersten Mal schon verstanden, was du gemeint hast. Ja, aber sie will ja noch auf andere Dinge hinaus. Selbstbestimmt über ihren Körper und gerade auch über den Uterus entscheiden können, in denen wir uns nicht mehr auf unser Äußeres Ich hatte das schon gehört, deswegen habe ich wer gesagt, ne? hindert dich daran, über deinen Uterus zu entscheiden? Hallo. Der Unterbundesentscheidungsminister. Ja, wahrscheinlich sind das auch diese Ärzte, die ihr sagen, das würde vielleicht irgendwie problematisch sein oder so, Ja, stimmt. so wie bei der Magda Albrecht oder so, wo ja auch die Leute ihr immer sagen, das wäre ungesund. Die würden besser wissen, was sie studiert haben, glauben sie das, ne? Sie Genau. können ja was erzählen oder so. Ja. Oh Mann. Lassen müssen und denen wir einfach alles werden können, was wir wollen. Vielen Dank. Niemand kann werden, was er will, unbedingt. Schon gar nicht alles und schon gar nicht gleichzeitig. Ja, schon gar nicht alles. Ja, das ist halt, die Leute müssen da halt drauf hinarbeiten. Das ist bei allen Leuten so. Und manchmal Wenn du funktioniert das. Clown werden willst, musst du auf die Clownsschule gehen und dir die langen Schuhe kaufen Das war aber und jetzt eine wiederum, Nase. das war aber jetzt wiederum ein schlechtes Beispiel, weil viele von den Leuten sind, würde ich sagen, ziemlich überzeugende Clowns, auch ohne entsprechende Schulbildung. Ja, ich meine, so ist das nun mal, liebe Ricarda. Niemand kriegt was geschenkt im Leben. Und ich weiß, du bist das vielleicht als Frau nicht unbedingt gewöhnt, weil du das schon, wenn du wieder mal die eine oder andere Sache geschenkt kriegst. Aber Hast du da auch ja. egal leidenden Gesichtsausdruck aufgelegt hat? Nee, das ist ja ganz normal, aber gerade Ja, man muss so. halt arbeiten für die Sachen, genauso wie dieses Respekt-Ding. Das funktioniert nicht so, dass man sich hinstellt und sagt, ich verdiene Respekt. Sondern und dann rumquengelt. Also, den muss man sich verdienen, den Respekt. Ja, zumindest darf man sich ja nicht versorgen, ne? Ja. Und nochmal eine Zugabe. Oh Ist mein hier. Gott. Ja. Die grüne Welle hat uns Die voll grüne erwischt. Welle, ja. Oh, Ja, das mein ist, glaube ich, schon Gott. insgesamt so, wie auch unsere Demokratie angegriffen wird. Gibt es gerade so eine Rollback-Bewegung, dass gewisse Leute Vor mit der Rückkehr? Fortschritt und mit den Dingen wie schöne Sachen wie Gleichberechtigung und Freiheit so ein bisschen das Gefühl haben, hey, früher war es doch irgendwie auch gut, lass uns dorthin wieder zurückkommen. Und ich glaube, dass jetzt das Entscheidende ist, dass wir anfangen, an die strukturelle Diskriminierung ranzugehen. Und das bedeutet, wir müssen jetzt auch mal weg von der Freiwilligkeit, auch mal überlegen, wie können wir Strukturen so verändern, durch Gesetze, durch klare Rahmenbedingungen, dass wir nicht noch mal 100 Jahre warten müssen, sondern dass wir die Gleichberechtigung jetzt Wenn bekommen. Sie Strukturen verändern heißt so viel wie Männer müssen das regeln, dass das dann so läuft, ne? Ja, genau, ja. Außerdem, ich Nee, finde es lustig, erstmal weg von der Freiwilligkeit, das ist ja auch schon mal eine schöne Aussage. Und dann, dass sie zuerst irgendwie meint, so, ja, da gibt es Leute, die haben Riesenprobleme mit dieser Gleichberechtigung und wir müssen aber alles ändern, damit wir Gleichberechtigung bekommen. Geile Aussage. echt, das ist Freiwilligkeit bei Gleichberechtigung. Das heißt, wenn ich da eine Firma habe, muss ich Strafe zahlen oder was, wenn ich drei Männer zu viel habe? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Naja, je nachdem, so wie die sich das halt aussuchen, ne? Da stellst dich halt hin und fragst die, was Gleichberechtigung ist, weil das ist ja die einzige Möglichkeit, das herauszufinden. Also die Kombination von weg und frei ist nie gut, Frau Schulze. Mal so als Tipp. Freiwilligkeit. Und die Franziska. Das Ach Gott. Frauenwahlrecht hat Deutschland verändert. Nicht nur den Berliner Reichstag. Auf allen Ebenen konnten Frauen nun politisch mitbestimmen. Und sie haben von diesem Recht Gebrauch gemacht. War es noch vor 100 Jahren in den Rathäusern dieses Landes so, dass wenn der Stadtverordnete an Vorsteher an das Pult trat und ganz selbstverständlich die versammelte Gemeinde begrüßte mit "Meine sehr verehrten Herren"? Punkt. Der Saal. Ja, und das ist eben dieses Ding, was heftig verkürzt ist, weil genauso kannst du dich halt auch hinstellen und sagen so, das waren alles reiche Säcke, die da gehockt haben und das waren auch keine 18-Jährigen oder so wie heute unter anderem. Und das war auch alles nicht. Aber das ist ja alles egal, weil Vagina. Das Einzige, was wichtig ist, ist Vagina. Alles andere hat es nie gegeben und ist auch nicht weiter der Rede wert und ist auch keine Ungerechtigkeit gewesen, aber Vagina. Der Stadtverordneten hat sich überall gewandelt. Und es ist nicht mehr so, dass Frauen nicht einmal diesen Raum als Zuschauerinnen betreten durften, wo ihnen gesagt wurde, Frauen sind doch gar nicht in der Lage, politisch zu denken und zu handeln. Wissen Sie, manchmal sagen mir auch heute noch, wenn ich frage, wie kommt es eigentlich, dass wir in den großen deutschen Unternehmen 94% Männer haben und nur 6% Frauen, dann kommt die Antwort, ja, wissen Sie, wir sind hier ein technisches Unternehmen. Wir haben eben keine guten Frauen. Und da ja, und da sage ich, aber die habt ihr schon, ihr versteckt die nur, ihr fiesen Wichtel, oder was? Wir haben die nicht. Ja, und dann sage ich... So viel wie bei den Männern, die auf die ihre Kinder haben oder so, das sind auch 5%, 6%. Chris, gib doch einfach zu, okay? Du kannst Frauen einfach nicht leiden, weil Videospiele das aus dir gemacht haben, okay? Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Was die Videospiele aus mir gemacht haben. Da sag ich, Moment mal, wie kann denn das sein? Wo sind die denn alle hin? Also im Studium, im Abitur, da waren sie ja noch da. Und im Abitur, da waren sie im technischen Beruf oder was? Ja, im Abitur waren sie noch da und im Studium sind sie auch noch da und studieren Psychologie oder... Linguistik oder was weiß ich, hier irgendwie Germanistik, Redekram. Das war in den Literaturwissenschaften. Das war, glaube ich, das Studium, das die Anne Witzorik abgebrochen hat. Ja, irgend so ein Zeug, ja. Da sind die auch noch alle da. Aber die sind halt nicht in der Informatik alle da. Also sind auch welche da, aber es sind halt nicht so viele. Und die da sind... gehen auch häufig dann in Babyurlaub irgendwann und sind dann erstmal nicht mehr da und kommen dann irgendwann wieder. Und wie das halt eben so ist mit diesen ganzen unterbrochenen Biografien und diesen Sachen, ich meine, ihr wisst doch, das ist alles nichts Neues. Aber nee, das ist alles Unterdrückung, das ist alles Benachteiligung, die wollen das alle gar nicht. Und guten Leute von den linken Parteien erzählen uns dann, wie die Welt wirklich läuft. Und ich muss auch sagen, was sie da ganz am Anfang aus der Kiste rausgekramt hat mit den Herren und so, dass ich bin steinalt im Endeffekt und ich habe das so höchstens am Ende wirklich ausufernd erlebt bis vielleicht Mitte der 70er oder so. Und das ist jetzt auch schon eine Zeit lang her. Die redet ja sogar noch von noch früher. Sie redet ja quasi davon, wie es gewesen ist, bevor Frauen das Wahlrecht gekriegt haben, also in der Kaiserzeit. Ja, aber sie hat ja gesagt, auch danach hat man ja in den Chefetagen nur Männer angetroffen, was in der Richtung. Und das ist nun halt gut 50 Jahre her, dass das so ein starres Ding war oder mehr. Ja, und auch zu diesem Ding. Ich meine, da haben wir ja auch schon oft genug drüber gesprochen, über so Sachen wie dieses Bienenkönigin-Syndrom, ne, dass die Frauen gar nicht so glücklich damit sind, wenn sie Frauen über sich haben und die Frauen, die drüber sind, mit denen unter ihnen auch nicht so richtig glücklich sind, dass es so ein Riesengehacke irgendwie dann gibt. Was sicherlich auch nicht immer der Fall ist, aber das ist auf jeden Fall was ich jetzt anekdotisch von mir auch sagen kann. Also, dass ich das durchaus auch schon erlebt habe in Betrieben, dieses Syndrom. In Schweden hat man da andere Ansichten. Also da ist es tatsächlich so, dass das Hausfrauen da sind, auch sein auch als Privileg gesehen wird. Und da gab es letztens so einen Bericht von einem Mann, der das gemacht hat und dann von den Frauen auf dem Kinderspielplatz irgendwie angegiftet wurde. Ja, das hatte Shakira damals ja auch vorgeschlagen. Oh. Shakira? Nee, also ich glaube, das Konzept zu Hause bleiben würde doch eigentlich fast jeder vernünftige Mensch auch mal machen, wenn er in der Lage dazu wäre, aus seinem Job so rauszugehen, dass es funktioniert, klar. Aber ich glaube nicht, dass, wenn da so eine künstliche Quotengleichheit herbeigeführt wird, dass das wirklich an solchen Dingen was ändern wird. Wer in der Familie die Zeit sich nimmt, halt mit dem Kind zusammen zu sein. Ich glaube nicht, dass das Ja, dann irgendwann 50-50 so. oder sowas Nee, wird. ich glaube auch ganz fest daran, dass es 50-50 nicht gehen kann, weil Männer und Frauen unterschiedlich sind und mehr und unterschiedlich viel leisten. Männer verzehren auch 30% mehr Essen am Tag. So, dann haben sie auch mehr Energie. Da können die Frauen einfach nicht mithalten, eventuell. Weil die einfach nicht so viel Energie auch rein sich reinschaffen. Ja, dann, ich Egal meine, in was. komplette Parität würde ja auch bedeuten, dass du hingehst und dass halt zu jedem Baggerfahrer eine Baggerfahrerin gehört, sozusagen, weißt Ja, du? klar. Aber dann müssten ein Haufen Frauen gegen ihren Willen den Baggerführerschein machen. Ja, und bei Müller fuhr Ja, arbeiten. oder meinetwegen in Ja. diesen technischen Berufen, wo sie jetzt von redet, das sind ja teilweise auch Ja, prestigeträchtige genau. Sachen, ne? Also jetzt was jetzt nicht irgendwie einfache Tätigkeit ist oder so. Und ja, also, aber es ist halt spezialisiert häufig. Und die Frauen Und wählen halt diese Spezialisierung nicht so oft. Ja, wo sind die denn hin? Im Abitur waren sie doch noch da. Also. ja, das nicht wählen ist ja nachvollziehbar. Wenn sie irgendwie nach 3 Jahren in den Job wieder einsteigen wollen, dann müssen sie das auch irgendwie noch ein bisschen drauf haben können. Und das darf sich nicht so massiv geändert haben. Was Ja, ist also das ist auch für eine nachvollziehbar. Frage von der Ministerin? Wo sind ihr? Das ist doch Vorspiegelung falscher Tatsachen. Also weiß sie nicht, Ja. was Frauen studieren? Oder hat sie keine Ahnung, dass Frauen sogar mehr Abschlüsse machen als Männer? Wo verschwinden die denn dann, Franziska? Wo gehen die hin? Da hast du dir noch nie Gedanken drüber gemacht, oder ich vermisse dieses Element in deiner Rede. Können wir niemals akzeptieren, dass uns Leute sagen, ja, wir haben hier so wenig, weil es gibt einfach keine Guten. Da müssen wir sagen, nein, da müssen wir noch mal genauer hinschauen. Ja, vor allem die Elektrotechnik-Ingenieure, Du da weißt trennst mich du mit übrigens gerade Frauen. unter unserem Hashtag WAS204 Shit. darauf hin, dass hier keine Kommentare mehr aktiviert sind unter diesem Video. Und das Like-Dislike ist auch nicht gerade besonders gut. Also es hat sich natürlich kaum einer angeguckt, dieses Video, wie das ja immer so ist bei diesen Sachen, die wir hier drin haben. Aber na gut, immerhin 400, das ist schon mal ein bisschen mehr eigentlich als viele Videos, die wir uns so anschauen aus der Ich glaube, Runde. Franziska warten vielleicht alle nochmal auf einen Lacher oder so. Das ist schon absurd. Also Humor ist wirklich das Letzte, was ich nach dem, was ich von ihrem Oeuvre bisher gesehen habe, mit ihr in Verbindung bringen würde. Und wenn wir zurückblicken, Frauen haben sich immer ihren Platz erobert. Mit Engagement, mit ihren Leistungen und ja auch mit ihrer großen Hartnäckigkeit. Eher mit Letzterem wahrscheinlich. Zumindest wenn es nach euch geht, bald dann nur noch mit dem Ansprüche stellen. Und ich habe das immer gut gefunden, den Spruch, den ich mal über einer Neuköllner Jugendeinrichtung über der Tür gesehen habe. Wer nichts will, kriegt auch nichts. Ist ein bisschen hart, aber am Ende des Tages, meine Damen, wer nichts will, kriegt auch nichts. Und wenn wir wissen, was wir wollen, dann... Ja, und wer nichts macht, kriegt auch nichts. Da kannst du so viel wollen, wie du willst. Meine Güte, Können wir ey. Ja, ziemlich viel wir warten seit bekommen. 100 Jahren darauf, dass was besser wird oder so. Ja, vom Warten Ja. wird es auch nicht besser, ne? Ich weiß nicht, deutsche Politiker und zynische Sprüche über Eingängen, das ist so eine Kombination, die fast. Aber ja. Und das ist auch heute noch aktuell. Und was wollen wir denn eigentlich? Ja, wir stehen heute 100 Jahre später vor großen Fortschritten. Das ist richtig. Undenkbar wäre es doch heute, dass eine Frau die Zustimmung ihres Ehemannes einholen muss, um zu wählen, wo und wie sie arbeiten gehen will. Wir haben die Frauenquote an vielen Stellen, zumindest mal in den Aufsichtsräten der großen Unternehmen. Und siehe da, seit es die Quote gibt, gibt es plötzlich auch gute Frauen. Wir sind sogar über den 30%, die angesetzt war. Aber auch da... Hat die Frau gar keine Ahnung von der Materie, über die sie redet? Da ist bestand ein Gesetz, dass Männer ihren Frauen das verbieten konnten, praktisch, ja. Aber die Frage ist doch, wen hat das interessiert? Schon damals hat das nur Leute interessiert, die genug Geld reingebracht haben. Die anderen Leute sind froh gewesen, wenn die Frau was dazu verdient hat, wie das heute auch ist, Franziska, außer bei Politikern und Soziologiestudenten. Es ist wirklich nicht zu fassen, wie abgehoben diese ganzen Leute. Ja, es steckt aber vor allem auch immer diese Behauptung drin, dass Männer das irgendwie wollen, willentlich ihren Frauen verweigert hätten früher, weil sie irgendwie die Macht und die Macht ausüben wollten und unter der Knute halten wollten. Aber das ist nicht so gewesen. Das ist, so sind wir auch nie gewesen. Das ist vielleicht bei den Moslems so oder was. Bei uns, also ich kenne das auch nicht. Ich habe auch, als ich jung war, auch irgendwie waren auch genug Mütter dabei von den Kumpels, die gearbeitet haben. Meine Mutter hat auch gearbeitet, meine Güte. Also da gab es auch nie irgendwie, dass das mal in Frage steht oder so, wenn sie das wollen. Es ging aber immer um zusätzliche Kohle und nicht darum, irgendwie das grundsätzliche Basic dran zu schaffen. Ne? Das stimmt. Also mein Großvater hätte sich das schon verbieten, dass seine Frau arbeitet. Das kann ich mir schon vorstellen. Das habe ich nicht kennengelernt, kann ich sagen. Ja, also, aber das ist so die letzte Generation, von der ich mir das wirklich vorstellen kann. Und der Mann war Arzt. Ja? Also auch aber einer auch von denen, die schon in Bergwerken gearbeitet oder andere Jobs irgendwie gemacht hat, wenn die Männer dann, was weiß ich, tot waren oder die waren Eltern, haben sie auch irgendwie was gearbeitet, was sie sich sonst langweilig und blöd vorkam. Ja, früher war das ja auch, also dieses Ding, dass die Frauen zu Hause bleiben, ist ja auch erst gekommen, überhaupt mit der Industrialisierung. Vorher war es ja auch gar nicht möglich, dass die sich nicht auch mit auf dem Feld und so. Ich meine, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, war so ein Ding von Ebel immer mit dem, warum die Schulferien so lang sind, ne, damit die Kinder auf dem Feld arbeiten konnten. Weil da musste halt jeder mit angrapschen. Also so, dass wir jetzt halt eben so eine Spezialisierung ein Mensch halt eben Produktivitätssteigerung haben durch Maschinen und so, das hat halt überhaupt den Leuten den Freiraum geschaffen. Und ich habe das jetzt noch nicht ermitteln können. Ich habe schon ein paar Mal danach irgendwie gegoogelt, aber Google ist natürlich jetzt auch nicht, also nach den Gründen dafür, warum überhaupt das so gewesen ist, mit den, dass die Männer dafür unterschreiben mussten und so. Da hat unser User Oscar Wilde im Chat gerade schön ergänzt. Oscar Wilde Fan, Entschuldigung. Das mit dem Arbeit verbieten stimmt so auch nicht. Der Ehemann musste vor dem Sozialgericht darlegen, dass die berufliche Tätigkeit der Ehefrau ihre Haushaltsführung beeinträchtigt. Wer macht sowas? Außerdem galt das ab 1953 nicht mehr wegen dem Grundgesetz. Also hätten die Männer praktisch irgendwie vor Gericht ziehen müssen, um ihren Frauen das zu verbieten oder was? Genau, genau. Geil. Ja. Das haben bestimmt ganz viele gemacht. Ja, da würde ich gerne mal die absoluten Zahlen sehen. Wie viele Rechtsfälle zu dem Paragraphen, das müsste man eigentlich mal recherchieren. Ja, wie viele das wäre generell mal ganz interessant, weil aus dem englischsprachigen Bereich hatte ich nämlich mal gehört, dass das so eine Haftungsgeschichte irgendwie gewesen ist. Also so nach dem Motto, du bist halt als Mann dafür verantwortlich, was deine Frau macht. Ja, schrecklich, frauenfeindlich. Ja, oh mein Gott. Wenn die dann da Mist macht, die Frau, dann bist du halt dafür verantwortlich, dann sozusagen, ne? Weil die ja keine voll... geschäftsfähigen Personen dann irgendwie sind. Und das könnte ich mir halt auch gut vorstellen, aber ich habe das leider noch nicht irgendwie ermitteln können, was da jetzt irgendwie dahinter gesteckt hat. Aber wenn derjenige, der das im Chat geschrieben hat, da vielleicht noch eine Quelle zu hätte, das wäre natürlich großartig, dann könnten wir das nochmal ein bisschen weiter verfolgen. Aber sollten wir auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall ganz interessant, weil dieses Argument kommt ja immer in diesem Zusammenhang. Und ich gehe fest davon aus, dass das enorm verkürzt ist, weil das ja eigentlich in diesem Bereich immer so ist. Auch diese ganzen Statistiken mit wer wie viel Gewalt macht und diese ganzen Sachen, das ist ja alles komplett überflüssig und hinfällig und voller Ideologie, wo halt irgendwelche Sachen mit gerechtfertigt werden müssen. Verkürzt und unehrlich auch zum großen Teil. Ja, wir fahren nach Berlin mit einer Kamera und warten, bis die genau diese Nasen an uns vorbeilaufen und fragen sie, was sie schätzen, wie viele Fälle es gegeben hat, nachdem wir es recherchiert haben. Und gucken mal, wo sie landen. Da ist noch Luft nach oben. Und seit einem Jahr erst gilt der Grundsatz, Nein heißt Nein gegen sexuelle Gewalt, auch im Strafgesetzbuch. Nein, Franziska. Ich habe ein Schlagwort. Immer wenn ich es sehr zu merken. Es ist erbärmlich, ey. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, also nochmal für die Leute, die uns noch nicht so lange gucken. Wir haben da ja reichlich Videos zugemacht zu diesem ganzen Kram, als er aufgekommen ist und so. Und da war überhaupt nichts neu dran an dem Zeug, was die jetzt gemacht haben. Das meiste haben sie einfach nur ein bisschen umstrukturiert, von einem Paragraphen in den anderen verschoben. Und dann haben sie die Schwelle abgesenkt. Also, dass man nicht mehr 2 Jahre Freiheitsstrafe mindestens an Schwerheit des Ganzen braucht, sondern dass es schon kleiner geht. Aber das, was sie dann eingeführt haben, ist kleiner zu machen, halt wiederum ein Höchststrafmaß von 5 Jahren. Mit anderen Worten, man hat dann besonders schwere, weniger schwere Fälle dann da irgendwie. Also, ja, genau. Also vollkommener Humbug. Ja, spitze. Gut so. Aber wirklich gleichberechtigt sind wir eben an vielen Stellen immer noch nicht. Und der Leitspruch, den wir über unsere Frauenpolitik im Ministerium gestellt haben, Frauen können alles, der ist eben nicht nur Fakt, sondern der ist auch Forderung zugleich. Fakt, weil Frauen es in allen Bereichen immer wieder bewiesen haben, dass sie es können. Forderung, weil es Frauen immer noch schwer gemacht wird. Unsere Kampagne Wofür streitest du? 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts, die wir zusammen mit der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft gemacht haben. Ja, Frauen können alles und die können sich vor allen Dingen auch alles erlauben in vielen Fällen. Also, und nicht zuletzt dank dieser tollen Politik, die in diesem Familienministerium gemacht wird. Die strahlt aus und die soll eines tun. Sie soll vermitteln, dass Geschichte Kraft geben kann. Geschichte kann auch wütend machen. Geschichte kann auch dankbar machen. Aber auf jeden Fall macht Geschichte klüger. Für heute. Nee, nicht wenn man so selektiv darauf guckt, wie ihr das die ganze Zeit macht, dann nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir heute gedenken und daran erinnern, dass eben erst seit 1918... Ja, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Oder wie dieser Spruch da aus 1984 ist. Kirchlicher Ausdruck, ey. Frauen ja, hingehen können. Nur, ich meine, es war ja auch nicht nur das Frauenwahlrecht vor 100 Jahren. Da muss man ja auch mal irgendwie... Erst da ist die Monarchie vor die Hunde gegangen. Ne? Also ja. Da war für alle zum ersten Mal irgendwie was in der Luft, dass sie selber was mit, was vorher Demokratie war, war ja nur ein Feigenblatt vom König. Ja. Stimmt, ja. Also das ist halt auch sehr verkürzt da schon, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Nein, 100 Jahre demokratisches Wahlrecht für alle. Ja, aber es ist lustig, wie das andere halt vollkommen egal ist. Ne? Ja. Und auch heute ist es so wichtig, dass Frauen sich politisch engagieren. Und all denen, die das noch überlegen, ob sie es tun sollen, den können wir nur Mut zusprechen, Zuversicht, Kraft geben. Es lohnt sich zu streiten. Und ich hoffe, dass noch viel, viel mehr Frauen in den Stadträten, in den Gemeinderäten, in den Bürgermeisterämtern, vor Ort, aber auch im Deutschen Bundestag und in den Landesparlamenten ihren Platz finden. Und jede einzelne Frau macht einen Unterschied. Doch nicht zu Kindern, oder nicht? Komm mal her, mein Kleiner, das machst du ganz fein. Das hast du schön gemacht, ja? Das ist lieb von dir. Ja, es lohnt sich zu streiten. Ah. Rauft euch. Gemäß unserem Motto, Frauen können alles. Oh Gott, Politikerin. Entscheidet Dinge anders und macht. Frauen können alles. Können die auch lügen, wenn es um Vergewaltigung geht? Können die das, Franziska? Können sie? Können Frauen auch zu diesen Leuten gehören, die irgendwie mit 10% der Bevölkerung 64% des Reichtums halten und die anderen hier, na, sagen wir mal, nicht so gut dabei wegkommen lassen? Dinge anders und übrigens jeder Mann auch, ja. Aber gemischte Teams führen zum Erfolg und reine Männerclubs, wie wir sie vielfach finden, diese Behauptung, gemischte Teams führen zum Erfolg. Haben wir auch, glaube ich, noch nie wirklich einen Beleg für gesehen, oder? Nö, nicht wirklich. Egal. die das ad absurdum führt, weil eigentlich sind wir doch alle gleich und auch alle gleich gut. Wie können dann gemischte Teams besser sein? Kulturelle Einflüsse. Ist dann vielleicht doch einer nicht gleich gut oder so? Keine Ahnung. Sie sind gemischt dann. Ich musste erstmal mischen, ansonsten ist das Spiel doch unfair. Ja. Dann weißt du, wer den schwarzen Peter kriegt. Irgendeiner. Oder weißt du, was das für Kappes ist, ne? Oder irgendwo an irgendeiner Stelle hakt es doch mit der Argumentation in dem Kreis so. Ja, der Erfolg hat viele Väter, ne? Deswegen sind gemischte Teams besser. Einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja. Nicht mehr zeitgemäß. Nicht mehr zeitgemäß, ja. Ja, schönes Stichwort. Das hat die Franziska ja auch gemacht. Erfolgreiche Debatte zum neuen Feiertag in Berlin. Der Landesparteitag hat beschlossen, den Internationalen Frauentag, den Frauenkampftag aus dem Kommunismus, den 8. März in Berlin zum Feiertag zu machen. Ich habe mich dafür ausgesprochen. Große Freude bei den Sozialdemokratinnen. Heil Vagina! Heil Vagina! Ist das jetzt beschlossen in Berlin? Oder? Nee, innerhalb der SPD. Ne? Also wenn er jetzt SPD also, wählt in nächster Zeit in Berlin, liebe Berliner, dann kriegt er das. Viel Spaß. Habe ich das auf die Fahnen geschrieben, ja, okay. Und bezahlen tut wer der Rest der Bundesrepublik. Ja, es ist ja wieder so diese übliche Logik irgendwie in der deutschen Politik, dieses, wir machen einen Feiertag und dann können wir hinterher wieder jedem sagen, so, jetzt reg dich mal nicht auf, du hast einen Feiertag, du wirst nur nicht mal arbeiten hier. Ja, komm, dieser komische Frauentag ist doch sowieso schon eine einzige Tortur, auch ohne, dass der offiziellen Status hat. Ja, aber es wäre noch viel schlimmer dann. Jetzt von ausgehen. Also ich finde es grauenvoll. Meinst du, es würden Horden von Frauen mit pinken Mützen, irgendwie albernen pinken Mützen auf den Straßen? Nee, gehen? Aber einfach nur dieses ganze, ich meine, gut, ist natürlich jetzt schon eigentlich total irgendwie dieses Gelaber dann in den Medien und so. Aber ja, mich riecht das eigentlich schon bei diesen ganzen christlichen Feiertagen immer so auf, dass man dann aufs Brot geschmiert bekommt, so nach dem Motto, man hätte die Fresse zu halten, weil man schließlich einen Tag frei hat und das alles großartig zu finden. Und das kommt dann da auch noch oben drauf, so nach dem Motto, so die Frau hier schenkt dir deinen freien Tag. Also, deswegen finde ich aber ganz gut, dass man da die feministische Religion und die normale Religion miteinander. Ja. Das auf der anderen Seite ist wieder richtig. Ja. Also werden, ne? Bei mir in Niedersachsen, als es diese ganze Debatte um den Reformationstag gab, da gab es von der SPD auch so eine Kampagne, die quasi gesagt hat, wir wollen einen Feiertag für alle. Und der für alle, den sie sich da überlegt hatten, war auch dieser 8. März. Also herzlichen Glückwunsch. Gut, das war nicht die einzige Idee, die sie hatten. Sie hatten auch noch irgendwie Tag der Menschenrechte oder so. Aber das war auf jeden Fall auch mit auf dem Zettel und tut mir furchtbar leid. Also das ist nun mal kein Tag für alle. Das ist, für mich ist das der große Propagandatag, wo nur Scheiße erzählt wird. Oder einer von denen zumindest. Gibt es ja auch noch dann diesen Pay Gap Day, da Equal Pay Day, wo auch nur Scheiße erzählt wird. Und dann gibt es nochmal irgendwie einen Tag gegen Gewalt oder so, wo auch nur Scheiße erzählt wird. Ein Tag mehr, wo ein Müll vervielfältigt wird, ja. Sehe ich auch so. Ja. Ja, und das hat die gute Dame auch gemacht. Große Franziska-Rückschau hier, wo ich drüber gestolpert bin, sich hier bei irgendwelchen Treffen von der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland rumtreiben. Das ist Politik in Deutschland. Und da muss ich auch nur einfach mal zu sagen, zu diesem Ding Religion und Staat sage ich nein. Und nein heißt nein. Der Grundsatz nein heißt nein muss endlich gelten für... Können wir unseren Tod überleben und sollte sich der Staat mit der Kirche gemein machen? Nein. Nein heißt nein. Das ist der Grundsatz, den ich mir dafür wünsche. Können wir bitte diesen Paradigmenwechsel hier mal herbeiführen? Das wäre sehr schön. Aber Chris, Ermutigung und Zugehörigkeit, der Glaube junger Menschen, das ist doch wichtig. Ja. Wer als Kirchenvertreter wichtig. Kinder und Jugendliche missbraucht, das ist ja auch wieder so dieses schöne Ding da unten, wo so, ne, da wird das Geschlecht weggelassen. Also du kannst davon ausgehen, dass es größtenteils um Männer geht. Und für ihr ganzes Leben geschädigt hat, halt kein Amt in der Kirche mehr etwas zu suchen. Ja, da bist du ein bisschen spät dran, liebe Franziska. Das haben wir schon ewig. Also mich hat es ehrlich gesagt ein bisschen gewundert bei den Evangelien. Aber na gut, scheinbar sind die auch nicht dagegen immun. Aber es musste keiner gehen oder was, ne? Wie war das bei den Katholiken? Bei den Katholiken sind das dann noch nicht mal richtige Verfahren, die da gemacht worden sind. Die haben das irgendwie innerkirchlich da irgendwie gelöst, auch wieder so ein Ding, ne? Wo man dann irgendwie so sagt, so nach dem Motto, so, ja, hier, nee, mit dem Islam und dieses ganze Zeug, Scharia-Kram und so, da war, das macht ihr euch, da macht ihr euch vollkommen grundlos Sorgen hier in Deutschland. Das ist ein Rechtsstaat hier, hier gelten Recht und Ordnung, es geht für alle hier, so, da gibt's keine Ausnahmen, da gibt's nichts. Und dann machen sie so einen Scheißdreck hier. Vollkommen selbstverständlich. Ja. Ja, so haben sie die haben sie die einfach so praktisch vom Staat aus ignoriert, ja? Naja, die haben quasi gesagt, wir kümmern uns da selbst drum und ja, ich meine, gut, es gab natürlich auch ein paar Stimmen, die gesagt hatten, ja, das geht so nicht. Macht ja auch, wir kümmern uns selber um, ja. Dann Corleone, schießen wir alleine um oder ja, so. Ja gut, aber ja, aber, es ist halt eben so, dass du, also es gibt halt im Grundgesetz steht halt eben drin, dass die Kirchen sich selbst verwalten. Und dieses Selbstverwaltungsrecht, das wird halt in Deutschland ziemlich weit ausgelegt. Aber also das nicht richten. Meines Erachtens nach würde das ja nur so viel bedeuten, wie dass sie quasi ihre Buchhaltung und ihren Krempel selber machen und dass sich da keiner vom Staat drum kümmert. Das ist aber wiederum teilweise halt eben nicht der Fall, weil ja so Sachen wie Kirchensteuereinzug und so und die Leute, die bei der Kirche arbeiten, sind ja teilweise auch verbeamtet. Du also, darfst doch nicht vergessen, dass der Vatikan neben dieser Kirchengeschichte auch noch ein Staat ist, zu dem diplomatische Beziehungen unterhalten werden. Ist Sonde hier, haben sie da nicht die eine von der CDU hin abgeschoben? Ja, damals die Schawan war das, ne? Die Bildungsministerin, genau. Nachdem sie ihren Doktortitel verloren hat, ja. Genau, also das ist halt auch nochmal eine andere Sache, glaube ich, dann rechtlich. Ja, aber das ist ja schon wieder, ja, das ist vor allen Dingen interessant, wenn es dazu kommt, dass man sich sagt so, ja, hier diese ganzen Saudi-Arabischen und so Leute, die können hier keine, die können ja hier nicht bestimmen, was Islam in Deutschland ist. Aber auf der anderen Seite hast du dann einen Vatikanstaat, der sagt, was Katholizismus in Deutschland ist. Und das geht auch, also geht das andere auch. Also... Das ist halt so, weil Grundsatz der Gleichbehandlung gibt es in Deutschland halt eben auch in der Verfassung, was so viele Leute auch mal vergessen. Und ja, auf jeden Fall, dieses Selbstverwaltungsrecht wird halt ziemlich weit ausgelegt und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es halt Leute gibt, die sagen so, naja, wenn die Kirche dann das da unter sich macht, so, ja, die können sich ja selber verwalten, dann machen die das halt. Tralala. Aber auf der anderen Seite, wenn es um Islam geht, drehen sie sich dann wieder um und sagen so, ja, ihr braucht euch überhaupt keine Sorgen machen. Ist alles ganz klar geregelt. Ihr kann ja nicht jeder machen, was er will. Die Religion steht ja nicht über dem Gesetz und so weiter. Ja. Und jetzt haben wir noch Frau Merkel. Ja, soweit Horst Seehofer vor wenigen Minuten in Sachsen. Jetzt darf man gespannt sein, ob sich die Kanzlerin Merkel dazu äußern wird. Denn Angela Merkel nimmt in diesen Minuten teil an einem Festakt zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht. Und wir blenden uns live in die Rede von Frau Merkel ein. Das war jetzt ein Scherz, hoffe ich. Was meinst du? Dass wir uns das jetzt angucken, oder wie? Ja, wir gucken irgendwann. Kultrat, wir haben heute schon von ihr gehört, begann sie ihre Rede mit meine Herren und Damen. Und allein diese Anrede sorgte für Heiterkeit. Dass Frauen sich ihren Platz in der Politik eroberten, hatte eben, wie wir gehört haben, viel Mut verlangt. Denn noch 1902 hatte der preußische Innenminister erklärt, Neuseeland hatte schon das Frauenwahlrecht damals, Frauen hätten in der Politik nichts zu suchen. Zur Jahrhundertwende waren Frauen rund um den Globus in den Kampf um ihre eigenen Rechte gezogen. Sie haben sich vernetzt, sie haben sich gegenseitig unterstützt. Und man muss sagen, es war ein mühseliger, kräftezehrender, aber am Schluss eben erfolgreicher Kampf. Am 12. November, heute vor 100 Jahren, war es dann soweit. Frauen waren endlich auch in der deutschen Politik angekommen. Eine Sternstunde in der Geschichte der Demokratie. Und ich werde nie vergessen, als ich mit dem früheren saudischen König, der bereits gestorben ist, über die Frage der Gleichberechtigung in Saudi-Arabien gesprochen habe, hat er mir als erstes die Frage gestellt, wie lange eigentlich Frauen in Deutschland schon wählen dürfen. Da hat das immer richtig geohnt. Meine Güte, ey. Ich meine, was erwartet sie, was passiert, wenn sie mit dem Typen da in Saudi-Arabien darüber spricht, dass sie das ganz gern hätte, wenn Frauen auch alleine vor die Tür gehen dürften, ohne einen Beschützer oder so? Hm. Mein, was? Sagt der er, wie lange geht denn das in Deutschland schon? Und als ich sagte, weniger als 100 Jahre, da guckte er mich ziemlich mitleidig an und meinte, wir hätten aber auch sehr, sehr lange gebraucht. Und recht hatte er. In der Schweiz haben sie, glaube ich, in den 80er gebraucht oder so. Unter anderem, weil die Frauen das teilweise abgelehnt haben. Nur so nebenbei. Über die zahlreichen Jubiläumsveranstaltungen, die es jetzt gibt, und ich freue mich über die Würdigung von Frauen wie Marie Juchacz und Hedwig Dohm, die wirklich viel Mut bewiesen haben. Und wir wissen ja, der Blick in die Geschichte gibt ja auch immer wieder Kraft, die Zukunft zu gestalten. Und deshalb ist, glaube ich, diese Rückbetrachtung sehr, sehr wichtig. Und diese Frauen haben ja nicht etwa nur für das Recht einer Gruppe, einer bestimmten Klientel gekämpft, sondern sie haben einfach für ein Menschenrecht gekämpft. Es ging. Wenn Frauen für ihre Rechte kämpfen, dann kämpfen sie nicht für sich, sondern für ein Menschenrecht. Genau. Mhm. Interessante These, Frau Merkel. Ja, ist doch immer das Ding, ne? Frauenrechte sind Menschenrechte und Männerrechte sind gar keine Rechte. Machen wir. Pflicht. Die könnte eigentlich ganz gut mit der grünen Jugend zusammenarbeiten. Ja, weißt du, und wenn ich dann irgendwie sage, ja, keine Ahnung, Beschneidung ist halt nicht so geil, dann heißt es, halt, stopp, Moment, ja, Religionsfreiheit ist auch Menschenrecht, so. Ja, genau. Ja, ohne Spaß. Ja, geil, ist ja super, genau, ja, dann passt es. Alles ist Menschenrecht. Ist flexibel, was ihre Meinung angeht. Ja. Das kann sich morgen woanders anhören. Zu Beschneidung hat Frau Merkel ja original mal gesagt, wenn wir das verbieten würden in Deutschland, machen wir uns ja lächerlich. Du bist schon lächerlich, Angela. Es ging und es geht immer wieder um die Gleichwertigkeit eines jeden Menschen. Nur eine Gesellschaft, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern lebt, kann insofern eine gerechte Gesellschaft sein. Und deshalb steht es uns wirklich gut zu Gesicht, unseren Wahlrechtskämpferinnen ein ehrendes Gedenken zu bewahren. Sie haben viel auf sich genommen und mussten viel ertragen, bis ihnen der Durchbruch gelang. Umso größer ist mir die Ehre als deutsche Bundeskanzlerin. Ja, die ganzen Männer mussten vor 1918 überhaupt nichts ertragen. In Europa. Kein bisschen. Ja, da sind wir wieder beim Thema des heutigen Abends. Die Reichen in Deutschland haben nur einen kleinen Teil ihrer Kinder verloren, wie in allen Ländern. Why do you always send the poor? Die Festrede zu 100 Jahren Frauenwahlrecht zu halten. Denn das Wahlrecht war ja nur ein Anfang, wenn natürlich auch ein sehr wichtiger. Fortschritte für Gleichberechtigung, Gleichstellung und Gleichbehandlung ließen und lassen oft lange auf sich warten. Zu lange. Aus heutiger Sicht ist ja kaum noch zu glauben, dass erst seit 1977 eine Frau nicht mehr das Einverständnis ihres Ehemanns einholen muss, wenn sie arbeiten möchte. Und Vergewaltigung also, in der Ehe ist auch erst seit 1900. Ich habe in der Zwischenzeit den entsprechenden Paragraphen mir angeschaut. Und es ist so, wie Oskar das gesagt hat. Also die Dame macht gerade Fake News, wie Donald Trump sagen würde. Das ist einfach gelogen, dass das so war. Weil nicht nur, dass das halt diesen Klageschritt beinhaltet, nein, das ist auch spätestens, was war es, 53 gegenstandslos geworden, wie der Zuschauer gesagt hat. Und es ist dann hin, wann ist es nochmal ausdrücklich, ist es dann 57 ist es durch ein Gleichberechtigungsgesetz ersatzlos gestrichen worden. Also was hier erzählt wird von 77 von der guten Dame hier, ist einfach, ist falsch. Ich will jetzt das böse L-Wort nicht benutzen eigentlich, aber es ist falsch. So viel Achtung habe ich vor dem Amt noch. Kann man mal schauen. Ja, und das Ding mit der Vergewaltigung in der Ehe, das ist ja auch wieder so ein Sprachkunstwerk da irgendwie. Also ja, das Wort Vergewaltigung war dafür nicht vorgesehen, aber man konnte natürlich trotzdem wegen Körperverletzung, wegen Nötigung und so, also es ist nicht so, dass das gesellschaftlich alles anerkannt war, irgendwie so eine Frau zu vergewaltigen und erlaubt war. So wie das immer dargestellt wird, wenn man sagt, das wäre nicht illegal gewesen. Ja, oder es würden sich Gruppen von Männern außenrum bilden, die dann Applaus klatschen und sagen, der hat doch nichts gemacht, wenn er einer Frau, also. Oder wirklich jetzt heute wieder so einführen wollen. Ich weiß nicht, in meiner Jugend, wenn jemand irgendwie eine Frau angefasst hat, dann lag der relativ schnell von mehreren Leuten irgendwie auf dem Rücken. Das ist, wenn ich sowas gesehen Ja, habe. ist schon komisch, dass man den Leuten einreden kann, dass die Gesellschaft früher so viel brutaler gewesen wäre oder so. Ich glaube Ich nicht, habe dass das der Fall lange, ist. lange Im in. Gegenteil, online wird es angeblich heute immer härter, ne? Ich habe lange in einem kleinen Club gearbeitet, auf dem Land, und da war ein Typ, der war Mitglied sozusagen der Gemeinde da, und der hat irgendwann ausgerastet und hat seiner Freundin eine gelangt. Und obwohl der da seit, was weiß ich, 10 Jahren jedes Wochenende gewesen ist, ist der unsanft vor die Tür befördert worden. Punkt. Ja. Also es ist einfach, ich kann mir das nicht vorstellen so. Ja. Ich meine, wir hören das zwar immer, aber wie viel davon stimmt, wenn eine einfache Recherche von 2 Minuten diesen Blödsinn mit 1977 entkräftet? Was an den ganzen Schlagworten stimmt denn dann noch nicht? Ich sag Ja. mal, Gender Pay Gap wissen wir ja auch. Ne? Ja, und was mir gerade noch einfällt, das ist jetzt zwar nicht zu dem Frauenthema, aber jetzt mit dem, dass Homosexualität illegal war, das wurde ja auch schon in den 60er Jahren abgeändert zu nur, wenn einer minderjährig und einer erwachsen ist und auch da dann nur unter der Voraussetzung, dass der Minderjährige quasi das wirklich als schlimm irgendwie empfunden hat oder ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung war, aber da wird ja auch mal gesagt, das wäre erst irgendwann in den 80ern oder so gestrichen worden, dieser Paragraph, was ja, wenn man es wörtlich nimmt, auch so ist, aber der enthielt halt schon lange nicht mehr, dass Homosexualität einfach generell illegal ist oder es ging ja da nur um Schwule halt eben und nicht um Lesben und da hatten wir ja auch vor ein paar Wochen diese Begründung vom Verfassungsgericht, warum das so ist. Und das ist halt auch so ein Ding, wo immer diese höhere Zahl genommen wird und dann irgendwie behauptet wird, so hier, guck mal, wie lange die Leute so rückständig waren. Ich meine, ich finde es trotzdem noch schlimm, dass es überhaupt in der BRD so gewesen ist. Aber, und da kann man sich auch drüber streiten. Also ich würde ja sagen, dass das eine ziemlich männerfeindliche Policy halt eben auf jeden Fall ist vom Staat. Wenn er sozusagen sagt, so ja, solange wieder keine Frau mit dabei ist, könnt ihr hier irgendwie keine Liebesbeziehung führen. Und ja, also das ist halt auch so ein Ding. 97 strafbar. In den letzten Jahrzehnten haben sich gesellschaftliche Vorstellungen deutlich gewandelt. Vorbilder wie Sie, Frau Peschel-Gutzeit, aber auch wie Rita Süssmuth und Frau Lea und Frau Bergmann, wie sie alle heute hier bei uns sind, haben viel nach vorne gebracht. Niemand lacht ein junges Mädchen heute mehr aus, wenn es sagt, dass es später einmal Ministerin oder sogar Bundeskanzlerin werden will. Ende Das letzten kommt doch Jahres. drauf an, wer das sagt. Das kommt Ja. doch drauf an, wer das sagt. Ich meine, wenn ich da ein brillantes Kind habe, das mir dann sagt, irgendwie, ich will Minister werden, dann wird es nicht ausgelacht, wenn ich jemanden habe, der gerade irgendwie gelernt hat, einen Löffel zu halten, um Minister zu sagen, mir sagt, er will Minister werden, dann lache ich ihn aus und das ist mein gutes Recht. Nee, Punkt. das muss jetzt Ach. verboten Er hat doch immer werden. Kinder ausgelacht, ey, aber come on, das ist doch irgendwie eh Quatsch. Ich habe noch nie Kinder ausgelacht. Wenn Kinder was nicht können, dann erklärt man ihnen, wie es geht, verdammt nochmal. Nö, für eine Äußerung habe ich meine Nichte schon ausgelacht. Ja, aber du meinst das ja nicht so Vielleicht. ernst oder so bösartig, dass sie das nicht können, weil Nein, sie zu blöde ist oder sonst was. aber schon Ja, so, dass sie gemerkt hat, dass ich sie auslache. ich meine, Das ich ist eine würde es ihnen Reaktion nehmen, ne? Was ich zu viel zutrauen kann, das ja mal machen, stimmt schon. Aber eigentlich wird das ja nicht gemacht. Eigentlich werden Kinder angenommen. Ja, angeleitet. aber das ist falsch. Das ist falsch. Also, ich habe das so von meinen Onkels und Tanten auch nicht erfahren. Die haben mich auch verarscht, wenn es sein musste. Also, diese ganze Wattepackerei, das muss ein Ende haben. Am Ende ist er noch sauer. Kinder werden ja nur aus Schaden klug, oder wie heißt das? Nein, aber wenn du dein ganzes Leben sowas von dir fernhältst, dann wirst du am Ende einer von diesen Leuten, die, sobald sie an die frische Luft kommen, vor lauter Sauerstoff das nicht mehr aushalten, weil da sind Leute, die geben Widerworte. Da sind Leute, die sagen Nein. Ja, wenn einer sagt, ich werde Minister und kann gerade mal die Gabel halten oder so, dann sage ich halt, ja, dann lässt doch erstmal die Gabel halten, bevor ein Minister wird. Das ist wahrscheinlich die Voraussetzung oder so. Das finde ich auch selber gar nicht witzig oder so. Deswegen würde ich auch nicht drüber lachen, aber es ist natürlich auch ein persönlicher Geschmack vielleicht, keine Ahnung. Es soll sogar schon Fragen geben, ob es auch ein Mann werden darf. Was hast du denn? Wird mir manchmal berichtet, da würde ich nochmal sagen, dass der Thomas Fischer, unser Richter, unser Lieblingsrichter, der gesagt hat, irgendwo geschrieben hat sogar, dass es da bisher keinerlei Fälle gegeben hätte. Keine. Ich weiß nicht, ob er das irgendwie so gesagt hat, weil er geschrieben hat, weil das jetzt eben sehr wenige waren oder ob es wirklich überhaupt keine waren, aber er hat geschrieben, keine. Okay. Ja. Ausgedacht. Ende letzten Jahres waren in Deutschland über 71% der Frauen erwerbstätig, 12% mehr als 2005. Elternzeit, Elterngeld, der Rechtsanspruch auf Kita-Platz erleichtern den Müttern es, wieder in den Beruf einzusteigen. Und es sind eben auch, wie ich schon sagte, Regelungen für Männer hinzugekommen. Ja, genau. Ihr kriegt auch irgendwie ein bisschen was, weil es ja Gleichberechtigung oder wie. Da kann ich jetzt zwar nicht aufzählen und nicht benennen, aber ist auch irgendwie. Ja, gut, also Elternzeit kenne ich schon von vielen Männern auch in meiner Umgebung. Okay. Jetzt, das muss ich schon sagen. Denn Gleichberechtigung wird nur zwischen Männern und Frauen, wenn beide ihr Rollenverhalten verändern, überhaupt möglich sein. Aber wir haben noch viel zu tun. Die Frage der gleichen Bezahlung ist eine der Fragen, die in der Tat im Raum steht. Hier gibt es zwei Sorten von Fragen. Die eine Frage ist, wie werden welche Berufsgruppen bezahlt? Und was bedeutet das, wenn es typische Frauen- und typische Männerberufe gibt? Und die andere ist, dass es immer noch insbesondere im außertarifären Bereich natürlich so verdeckte Ungleichbezahlung gibt. Und deshalb fand ich das ganz toll, dass Frau Rhein darauf hingewiesen hat, dass dort in ihrem Unternehmen absolute Transparenz geübt wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, das ist so der außertarifliche Bereich. Da brauche ich das nicht mehr machen unbedingt. Da gibt es ja keine Vorschriften für. Und wenn doch, dann ist es irgendwie auch nicht mehr außertariflich. Dann habe ich so einen Tarif da. Nämlich den Männertarifen, im Zweifelsfall. Also die wollen das ja schon, die wollen das ja eigentlich schon immer so haben, dass jeder halt eben weiß, was die anderen verdienen und so. Und also, ja, ich glaube, das Erste, was sie damit erreichen werden, ist, dass alle Leute auf den niedrigsten Nenner dann gebracht werden. Nach dem Motto, ja, wenn ich jetzt hier den Frauen mehr bezahlen muss, kann ich auch den Männern weniger bezahlen. Und dann sie erreichen vor allem nur Sachen für sich und nicht für irgendwelche Leute. Als das eingeführt wurde mit diesem komischen Lohngleichheitsgesetz jetzt, da haben dort einige Überprüfungen stattgefunden. Mhm. Irgendwie 10 oder so, also wirklich wenig. Und 9 davon waren irgendwie Fragen danach, ob ihr Tariflohn auch wirklich gerecht ist, so ungefähr. Also es ist nur Verwirrung bei den Leuten angekommen, es ist dann nichts von, gar nichts. Die machen es nur für sich, damit sie was zu arbeiten und zu tun haben und ja, zu meckern und Geld zu verdienen. Ja, die Berechtigung im Monat in der Rechnung zu stellen. Ein bisschen nach Netzwerkdurchsatzgesetz, wo ja auch von den 50.000 Meldungen, die sie erwartet haben, viel von. Ja, da irgendwie viele 100 oder so gekommen sind. Wir müssen natürlich auch noch viele Rahmenbedingungen verbessern. Das gute Kita-Gesetz haben wir jetzt jüngst auf den Weg gebracht. Wir wollen bis 2022 nochmal 5,5 Milliarden Euro in die Qualität der Kinderbetreuung investieren. Und wir brauchen sehr variable und flexible Strukturen, um eben möglichst jeder Frau und jedem Mann eine echte Wahlmöglichkeit zu geben. Ich glaube, wir können es Gerechtigkeit und Fairness in unserer Gesellschaft nur miteinander und nicht gegeneinander erreichen. Jede Frau in Deutschland soll ihren Weg gehen können, ob mit oder ohne Kinder, ob alleinerziehend oder in einer Partnerschaft, in Teilzeit oder Vollzeit arbeitend und auch wieder zurückkehren können. Frau Peschel-Gutzeit hat recht. Fragt sich nur, wer ausschert, ne? Wenn wir mitgehen, wenn wir zusammen gehen wollen. Wer schert da aus? Scheren die Männer wirklich aus? Oder scheren eher die Frauen aus mit ihren 1000 Ansprüchen und komischen Forderungen? Ob als Lehrerin oder Krankenschwester. Die gleichen Chancen haben, ihre Talente zu entfalten. Und natürlich haben wir schon einiges erreicht seit Marie Juchacz, aber wir haben eben auch noch sehr viel zu tun. Und vor allen Dingen dürfen wir keine Rückschritte hinnehmen. Und da spielt die Politik natürlich eine zentrale Rolle. So, und diese ganzen Sachen, die sie da jetzt sagt, Lohnungleichheit, wir haben schon so viel erreicht, wir dürfen keine Rückschritte machen und so ein Zeug. Das alles kriegst du von der Linkspartei, kriegst du die Talking Points, von den Grünen kriegst du die Talking Points, von der SPD kriegst du die Talking Points und die Dame ist Bundeskanzlerin von der CDU. Also auf die gleiche Weise. Ja. Es gibt überhaupt nichts daneben. Ne, das ist alles der gleiche Scheiß. Und deshalb ist der Bundestag in dieser Legislaturperiode kein Ruhmesblatt. Ich habe da drüber eben gesprochen in der letzten Legislaturperiode. waren es noch 36,5% Frauen, jetzt sind es 30,9% Frauen. Und das ist genau der Frauenanteil, den auch der Sudan in seinem Parlament hat. Und ich glaube, dass wir das ist ja ein super Argument, oder? Also das ist ja eins der besten Argumente von einem Politiker, die ich gehört habe. Ein anderes Land irgendwo, das einen schlechten Ruf hat, hat genau den gleichen Prozentsatz an Frauen im Parlament. Da kann ich auch Astrologie oder irgend so einen Scheiß gleich machen. Ja, dann können wir mal sehen, wie weit gekommen sind da in Sudan. Schon. Das ist wirklich erbärmlich. Das hier ist Chewbacca, das ist ein Wookie. Ja, wenn die wirklich im Prinzip alle auf der Seite sind sozusagen oder alle diese Politik hier auch wollen und fördern und das ja auch machen, dann wieso haben die denn überhaupt noch Forderungen? Die hätten doch alles erfüllen können schon längst, oder nicht? Salamitaktik ist das, ne? Auch da, damit man da bleiben kann und was zu tun hat und weiter schön Lohn kassiert. Das Patriarchat will das nicht, glaube ich. Ja, also... stellen können. Jetzt will ich nicht nur von Ruanda reden, bei denen immerhin 61% Frauen im Parlament sind, sondern vor allen Dingen eine strukturelle Sache hervorheben, nämlich die Kommission der Afrikanischen Union. In dieser Kommission sind die Regionalbereiche Afrikas vertreten und zwar jeweils mit einer Frau und einem Mann, sodass die Kommission qua Festlegung paritätisch besetzt ist, was ich eine. Ja, und weil ja gemischte Teams so gute Ergebnisse bringen, ist Afrika auch das der wirtschaftlich stärkste Kontinent von allen. Verstehe ich das richtig, Frau Merkel? Weil irgendwo was paritätisch besetzt ist, ist das gut und das wollen sie jetzt auch. Genau, und vor allem irgendeine Kommission ist ja auch genau das gleiche wie der Deutsche Bundestag. Ist ja auch irgendeine Kommission. Wird ja auch in freien und geheimen Wahlen gewählt, denke ich. Genau. So. Eine wirklich sehr gute Sache finde. Wir müssen nämlich aufpassen, dass wir in unserer leicht auch manchmal ja fast etwas überheblichen Art in Europa immer denken, dass woanders das vielleicht noch nicht so gut ist. Die Frauen in Afrika spielen zum Beispiel eine ziemlich große Rolle und es ist auch. Jetzt habt ihr hier original Intersektionalität, People of Color von der Frau Bundeskanzlerin. Das ist vor allen Dingen diese Sprüche von ihr, die ich ja am allertollsten finde. So wie damals mit diesem, ja, wir müssen ja auch mal das Christentum angucken, ist ja auch so doof. Und nicht nur der Islam. Und ja, wir müssen ja auch mal woanders hingucken, weil da geht es ja auch nicht alles schön und so weiter. Weicht und dann sagen wie immer, die SJWs hätten keine Macht in Deutschland. Weicht. Ja. Ja, für sie ist das ein recht ungewöhnliches Thema. Sie greift ja eigentlich diese Themen nicht so gerne auf, habe ich den Eindruck. Es ist selten, dass sie das so dann auch gebündelt irgendwie in der Rede bringt. Ja, was es normalerweise nicht Themen. Muss, aber es ja, ist ja sie will es aber auch nicht. Wahrscheinlich überlegt sie sich das auch nicht selber, aber trotzdem, ich meine, aus ihrem Mund läuft halt eben genau der gleiche Sapper raus wie bei den anderen auch. Das ist halt eben der Punkt. Richtig, dass wir sie in der Entwicklungspolitik fördern. Dann brauchen wir nicht nur in den Bundestag zu gucken, auch in manchen Landtagen sind weniger als ein Viertel der Landtagsabgeordneten weiblich und das bei mehr als 50% von Frauen in der Bevölkerung. Und ich glaube, dass der Frauenanteil in den Parlamenten eine elementare Frage unserer Demokratie betrifft und wir werden eben auch hier neue Wege beschreiten müssen. Ich bin ehrlich gesagt auch noch schockiert über... Wir müssen da was dran ändern. Sehr interessant. Die Zahl der Oberbürgermeisterinnen, das war mir gar nicht so präsent. Das ist auch wichtig, dass wir uns das nochmal vor Augen führen. Umso schöner ist es, wenn Frau Reker aus Köln heute bei uns ist. Seit der Freiwilligenbewegung ist vorbei. Das dreht sich alles wieder nur um gut verdienende Leute, die hin und her geschoben werden sollen. Da soll dann hier mal eine Frau gut verdienen und da vielleicht auch sogar mal ein Mann. Aber am Ende sind es doch wieder nur die oberen 10.000, die sich irgendwie die Theater spielen fürs Volk. Frau Reker aus Köln ist auch da, aber bitte darauf achten, immer eine Armlänge Abstand zu erhalten. Und vieles daran bedeutet auch, dass wir über Formen der Politik nachdenken müssen. Wir brauchen Formate, die in unser Jahrhundert passen. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, dass bei den Ortsvereinsversammlungen die Männer immer so glücklich sind, wenn alles Samstagvormittag stattfindet. Also auch da brauchen wir uns ja nicht zu wundern, denn wenn ich allein auf das Durchschnittsalter der Mitglieder meiner Partei schaue, dann schaue ich natürlich sehnsüchtig zu den Grünen. Aber bei uns ist die durchschnittliche Mitgliedschaft, bei uns ist sind die durchschnittlichen Mitglieder über 60 Jahre alt. Bei den Grünen 48,7, das liegt aber auch, selbst das liegt noch über dem Durchschnitt der deutschen Bevölkerung und die hat schon das höchste Durchschnittsalter der ganzen Welt. Also insofern, Jugend muss ran und dazu müssen auch jugendgemäße Formate gefunden werden und die passen dann vielleicht sogar etwas besser mit den frauengemäßen Formaten zusammen. Das ist extra untergrenzend fürs Alter. Wieso sollte dann ausgerechnet die Jugend was Gutes sein? Ja, und vor allen Dingen habt ihr das gerade gehört. Manche, das ich nicht wählen lassen, die jungen Sachen passen dann mit den Frauensachen gut zusammen, meint sie auch so. Auch wieder dieses Denken, als wäre das alles so der pure Fortschritt irgendwie. Alles, was die Frauen sich überlegen, ist gleichbedeutend mit weiter, mit Fortschritt, mit neu und jung und alter Schwede, ey. Es müssen also alle die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen und man darf doch nicht drum rumreden, die Quoten waren wichtig, aber das Ziel muss Parität sein. Parität. Ja, da tobt der Saal. Das ist genau das, was wir hören wollen. Wahnsinn. Ja. Aber Parität geht nicht. Männer essen mehr und haben mehr Energie. Wo soll das herkommen? Ja, von oben, ne? Von diktiert. Ja, das würde aber auch bedeuten, dass irgendwie weniger für die Männer zu tun bleibt und für die Frauen mehr sozusagen, würde ich auch eventuell überfordert. Aber na gut, das trifft ja nicht auf die Einzelnen unbedingt. Okay, ausputzen, vergiss es. Sorry. Überall. Ob in der Politik, in der Wirtschaft, in der Verwaltung, aber eben auch in der Wissenschaft und im Übrigen auch im kulturellen Bereich. Wir haben neulich dann an 20 Jahre BKM, das Kulturstaatsministerium, gedacht. Wenn Sie sich mal anschauen, wie viele Dirigentinnen gibt es, wie viele Malerinnen gibt es, wie viele Menschen im künstlerischen Bereich, kann doch nicht sein, dass Frauen da weniger talentiert sind. Auch da müssen wir ihnen durch gezielte... Ja, auch da hast du wahrscheinlich nicht so den evolutionären Druck, um ne, irgendwie sich Ausdruck zu verschaffen, wie das bei Männern wahrscheinlich der Fall ist. Also im Durchschnitt zumindest. Auch, ich meine, das sind doch auch wieder völlige Wohlstandsprobleme. Das ist echt das Thema der Sendung heute. Die haben alle überhaupt nicht mehr auf dem Radar, was normale Leute so machen. Die denken nur noch in Akademikern und gut bezahlten, weil das ist ja so toll alles. Ja gut, Künstler sind ja jetzt nicht unbedingt alle gut bezahlt. Also ich glaube, da gibt es auch unter unseren Zuschauern so den einen oder anderen, der da widersprechen würde. Ja, aber gut, welche, die natürlich irgendwie beim Staatskrempel da irgendwie arbeiten, die sind dann wahrscheinlich auch wieder gut bezahlt, ja. Oder zumindest nicht, die nagen wahrscheinlich dann nicht am Hungertuch, weil wir sind ja hier noch nicht in Griechenland. Förderung, Durchbruch verschaffen, Bekanntheit verschaffen, um wirklich auch hier voranzukommen. Es gilt wirklich für alle gesellschaftlichen Bereiche. Alle gesellschaftlichen Bereiche, so wie im Grundsatzprogramm bei der SPD drin steht, dass man alle gesellschaftlichen Bereiche umstrukturieren muss, um die Männergesellschaft zu überwinden. Und Merkel scheint das teilweise auch so zu sehen. Also auf jeden Fall alles. Alles muss sich ändern, weil es in Deutschland ja alles so unhinnehmbar ist und alle Leute prügeln sich von früh bis spät nur und alles ist scheiße und ja, und deswegen müssen wir auch überall ran und dürfen keinen Stein unumgedreht lassen und keine Eier unreingetreten lassen weil ja ansonsten nur Unrecht herrscht. So ein Schwachsinn, ey. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Merkel das so sieht. Für sie ist das politische Kalkül. Deswegen macht sie das auch so selten, glaube ich. Das meinte ich ja vorhin schon. Macht das so selten? Ja, das mag gut das so sein, das ist mir vollkommen scheißegal, aber sie sagt diesen ganzen Kram. Ja, diese Worte triefen ja aus ihrem Maul raus. Also ja, dann musst du dafür auch mal sich das gefallen lassen, dass ich dazu was sage, zu den Sachen, die da aus ihrem Mund rauskommen. Für den öffentlichen Dienst hat sich die Regierungskoalition zum Ziel gesetzt, bis 2025 eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in allen Führungspositionen zu erreichen. Wir sind davon zum Teil noch sehr weit entfernt, aber wir wissen eben auch um... Ja, auch dieses Ding mit der Teilhabe, das ist ja auch schon da so ein Talking Point, Teilhabe. Das sagt ja auch schon wieder, das sagt der Motto... Wenn da nicht genug Frauen da irgendwo sitzen auf irgendwelchen Stühlen, dann ist die Teilhabe nicht ausreichend. Aber dass das im Endeffekt ja auch nur irgendwelche Individuen sind, die dann da sind und ein ganz kleiner Prozentsatz von der Gesellschaft überhaupt, das ist dann auch wieder egal, weil die Teilhabe so ein leerer Schwachsinn. Teilhabe ist so empowering. Funktion des öffentlichen Dienstes und deshalb ist es, finde ich, eine gute Nachricht, dass im Bundeskanzleramt Frauen inzwischen 4 von 8 Stellen im Rang einer Abteilungsleitung haben. Darauf bin ja, ich aber das ist auch nur in den Führungspositionen so. Ne? Da pusht ja die Zeit momentan das Thema wieder. Und das ist dann nur für Führungspositionen so. In den unteren beiden Ligen sozusagen, in den Gehaltsklassen, die etwas tiefer sind im öffentlichen Dienst, sind schon jetzt schon Frauen überhang. Und zwar ordentlich, weil die jetzt seit Jahren damit werben, dass Frauen bevorzugt eingestellt werden. Da hört dann auch mal die Diskussion auf. Das hatte ich ein paar Mal da auch bei Zeit erlebt im Forum. Das war Zeit, weiß ich gar nicht, bei Spiegel vielleicht auch. Dass das eben ungefähr bis dahin geht, bis einer bemerkt, dass es eben in den unteren Ligen schon viel besser läuft für die Frauen. Und dann sind sie auch wieder still. Also, ich weiß nicht. Der ganze öffentliche Dienst mit 70% Frauen auszustatten, finde ich auch nicht unbedingt gut. Weiß ich nicht. Da läuft ja jetzt schon nichts mehr. Alle auf Halbtag nur da. Bei uns ist in der Wirtschaft immer noch vieles im Argen. In den USA sind immerhin in 90% der größten Börsenunternehmen mindestens 2 Frauen im Vorstand. In Großbritannien und Frankreich sind es rund 50%. In Deutschland dagegen nur magere 16,7%. Auch in wie der Wirtschaft Leute sind wir also denn, weit davon entfernt. Wie viele Leute arbeiten denn bei diesen DAX-Unternehmen und wie viele arbeiten in anderen Jobs, Frau Merkel? Ja, bei den DAX-Unternehmen dann wahrscheinlich so etwas über 100, denke ich mal. Ne? Also ich meine 130 oder so. Also 130 ja. Jobs ging es dann bei den Aufsichtsrätzen. Mhm. Wahnsinn. Das ist ganz, ne? Wichtig, das hilft ganz vielen Frauen. Ja, Gleichberechtigung, Teilhabe und so. Ja. Fern vorhandene Fähigkeiten und Talente wirklich zu nutzen. Und das sollten und dürfen wir uns aber auch mit Blick auf die demografische Entwicklung wirklich überhaupt nicht länger leisten. Es war daher ein richtiger Ansatz. Frau Giffey hat darüber berichtet, mit dem Gesetz für mehr Frauen in Führungspositionen dann auch bei den Aufsichtsräten einen Schritt zu machen. Und es ist in der Tat so, dass inzwischen niemand mehr behauptet, dass es keine Frauen für solche Positionen gäbe. Wir haben noch große Probleme bei den mittelständischen Unternehmen. Da müssen wir weitermachen. Und ich meine, sollte es mal dazu kommen, dass eine Frau an der Spitze eines DAX-Konzerns... Da müssen wir weitermachen. Das muss. Ansonsten, ich meine, überlegt euch mal, wenn das nicht so wäre, also dann was soll denn da passieren, dass die Leute sich selber dann machen oder wie? Nee, das geht nicht. Auftritt, dann sollte das doch keine Besonderheit sein, sondern der erste Schritt zur Normalität. Auch das müssen wir immer wieder sagen. Ich wünsche mir, dass es selbstverständlich wird. Ja, unser Top-Down-Scheiß, das ist die Normalität. Das muss so sein. Dass Frauen und Männer Erwerbs-, Erziehungs- und Hausarbeit gleichberechtigt aufteilen und niemand aufgrund seines Geschlechts in eine bestimmte Rolle oder Aufgabenverteilung gedrängt wird. Gedrängt. Weil die ja heute auch alle gedrängt werden. Das zwingt ja jeder. Es wird ja nur Zwang ausgeübt. Nein, deswegen müssen wir Zwang machen, damit wir die Zwänge entzwingen können. Wehet Merkel. Scheuer ist es. Und ich wünsche mir, dass das alles nicht weitere 100 Jahre auf sich warten lässt. Warten, warten, genau. Denn ja, es ist übrigens auch überhaupt noch nicht bewiesen, dass irgendwas von diesem Rollenkram so unglaublich schädlich ist. Und die Wahl haben die Leute sowieso heutzutage. Du musst ja nicht kochen. Du kannst dich auch von Fertigkrempel ernähren. Ist vielleicht nicht so gesund, aber es geht ja alles. Im Gegenteil, die jungen Leute klagen doch eher, dass die Frauen alle gar nicht mehr kochen können. Ja. Und das war auch in, sag ich mal, zu meiner Sturm- und Drangzeit so schon. Die Gleichstellung von Frau und Mann ist ein wichtiger Indikator darüber, wie gerecht und ob eine Gesellschaft gerecht ist. Und wir sind, glaube ich, alle überzeugt, dass von einer gerechten Gesellschaft auch die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft abhängt. Und deshalb liegt sie gleichberechtigt in den Händen von Frauen und Männern oder Männern. Das würde ich ja mal überhaupt nicht sagen, weil also schon allein, wenn ich mir vorstelle, mit diesen ganzen technischen Berufen, von denen vorhin schon die Rede war, diesen ganzen Kram von wegen, dass man da jetzt die Frauen irgendwie übervorteilen muss, damit die da mehr reinkommen oder so, das hält ja schon zig Leute irgendwie dann davon ab, da reinzukommen, weil man die alle noch mitziehen muss, da gäbe es wesentlich mehr Wachstumspotenzial, wenn man sich mal drum kümmern würde, dass vielleicht die Männer mal wieder mehr auch das Abitur schaffen und so, diese ganzen Sachen, die ja vollkommen scheißegal sind, die Politik überhaupt nicht mehr interessieren, wo man dann immer nur sich hinstellt und sagt so, ja, naja, die Frauen können das ja gut so, die Männer können das nicht so gut, dann müssen wir mal ein bisschen mehr so gucken, wie die Frauen das machen, dann müssen wir mal so werden wie die Frauen. Und umgekehrt macht man es aber gar nicht, da sagt man dann so, ja, die Männer können das gut und die Frauen können das nicht so gut, das bedeutet ja, das ist Unterdrückung und wir müssen sofort komplett alles umwursteln, damit das nicht mehr so ist. Und schuld sind auf jeden Fall immer die Männer, ob sie jetzt selber Probleme haben oder ob die Frauen Probleme haben. Ja. Männern und Frauen. Herzlichen Dank und danke, dass wir hier so zusammen sein können. Nichts zu danken. Männern und Frauen, ja. Ja, das war hier ganz, ganz interessant. Das hatte Mama noch eingereicht, aber ich scroll direkt mal hier zu dieser schönen Übersicht hier. Ja, aber auch insgesamt, glaube ich, eine Zahl angegeben von 28% Frauen in Parteien und 32% Frauen im Parlament oder so. Ne? Also auch da schon eigentlich eine Überrepräsentation vorhanden. Ne? Ja. Das hat der Mann anders gearbeitet, genau, in den einzelnen Parteien dann auch. Ja, und das ist ja, also für die Leute, die uns jetzt nur audiomäßig zuhören, ist eine Gegenüberstellung von wie viel Prozent Frauen in der jeweiligen Partei, von den im Bundestag vertretenen Parteien sind und wie viel Prozent in den Abgeordneten der jeweiligen Partei im Bundestag im Moment vertreten sind. Und was man hier auf jeden Fall sieht, ist die Tatsache, dass es bei den meisten Parteien mehr sind. Also mehr Frauen im Parlament eigentlich als in der Partei drin sind, mit einzigen Unterschied bei der CDU, CSU und bei der AfD, wo die dann quasi unterrepräsentiert sind zu dem, was in der Partei der Frauenanteil ist. Und bei der FDP ist es ziemlich ausgeglichen. Ja, und auf jeden Fall die linken Parteien, die diese Frauenförderung da irgendwie vorantreiben, die haben hier so die größten Unterschiede. Allen voran die Grünen. Mit über 50% im Parlament, aber nur 39% in der Partei. Ja, das hat bei den Grünen noch mit dem internen Wahlstatut irgendwie zu tun wohl. Ja, definitiv. Also bei den Linken auch. Also wenn du über 50% da hast, dann ist es immer so. Weil, ja, von selbst. Ja, oder SPD nicht. Ist nicht die Absicht. So. Also anders Absicht, so gewollt, einfach ohne Verfahren oder so, aber egal. Wir machen das alle. Ja, da habe ich hier mal so einen Tweet von der Sigi Maurer zur Erinnerung. Das ist ja so eine ehemalige österreichische Abgeordnete da aus dem Landesparlament. Ich vergesse immer wieder, wie das heißt, aber unsere österreichischen Zuschauer werden das bestimmt uns später in die Kommentare schreiben. Und die hatte ja dieses Problem, dass sie da jemanden öffentlich an Pranger gestellt hat, weil er ja irgendwelche Sachen geschickt haben soll. Und wurde ja dann verurteilt, quasi wegen Übernachrede war das, glaube ich. Und ja, sie schreibt jetzt hier, die Regierung missbraucht meinen und andere Fälle für ihre Propaganda, die Beschränkung von Freiheit im Netz und den Ausbau von Überwachung. Den Betroffenen von Hass im Netz ist damit nicht geholfen. Im Gegenteil, gerade Betroffene werden sich zurückziehen. Da geht es um diese Klarnamensache, glaube ich. Ja, Kurz möchte das ja, ne, dass jeder sich identifizieren muss. Ja, das aber ist so wie das in dem Fall war, dass er den Account offen lässt, da braucht man sich immer noch nicht identifizieren. Das trifft ja auch auf den Fall gar nicht zu, irgendwie. Weil das hilft einem, hätte gar nicht geholfen dann in dem Fall. Ja, auch nicht, nee. Und ja, also ich finde es ja auf jeden Fall schon mal interessant. Also so viel Selbsterkenntnis hätte ich den Leuten gar nicht zugetraut, weil, also ich meine, wir sagen ja hier seit Jahren eigentlich, dass diese Sache auch richtig übel zurückfeuern kann. Wo sie jetzt halt eben die ganze Zeit schreien, dass man alles irgendwie ändern muss, damit den armen Belästigten geholfen wird. Und im Endeffekt, ja, kann das ja auch in eine andere Richtung gehen. Und die Frau Maurer scheint das begriffen zu haben. Ja, sieht so aus, ne? Ich weiß nicht genau, ob sie da nicht vielleicht auch die Sache gut reden will mit der Klarnamenpflicht. Nö, habe ich gar nicht so verstanden. Okay. Die Science Files schreiben, dass einer an die Antidiskriminierungsstelle geschrieben hat, um zu wissen, wie das denn mit staatlichen Maßnahmen ist. Und dann hat er die Antwort bekommen, dass der Staat sich da nicht drum dran halten muss, dass der Staat nach eigenem Gutdünken festlegen kann, wen er wann wie diskriminiert und dass er eben ja nicht das angemessene Maß überschreiten soll oder so. Jetzt ist der OPEX nicht da, der liest einmal vor. Ne? Für mich ist das zu klein, ich kann es nicht lesen. Also, ne? Auf jeden Fall haben sie, wie gesagt, so nach dem Motto, das gilt nicht für uns. Ne? Das gilt nur für die Bürger, für den Staat nicht, für staatliche Einrichtungen und so weiter gilt das nicht. Ja, für Benachteiligung durch staatliche Stellen wie Gerichte oder Behörden gilt das allgemeine Gleichstellungsgesetz nicht. Für Träger öffentlicher Gewalt gilt jedoch das Benachteiligungsverbot gemäß Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, sodass sie auch gegenüber Hoheitsträgern selbstverständlich nicht schutzlos gestellt sind. Allerdings ist es so, dass eine aus sachlichen Gründen beruhende Differenzierung durch den Staat möglich ist. Eine Ungleichbehandlung ist gerechtfertigt. Da stoppe ich dann direkt schon mal und sage, all die Diskriminierungsstellen des Bundes, Zitat, eine Ungleichberechtigung ist gerechtfertigt. Ja, wie geht's weiter? Wenn sie einem legitimen Interesse dient, zur Verfolgung dieses Interesses geeignet und erforderlich sowie angemessen ist. Ob dies der Fall ist, können Sie gerichtlich prüfen lassen und gegen eine ablehnende Entscheidung Widerspruch erheben, sowie im Anschluss vor Verwaltungsgerichten Klage erheben. Ja, ich habe das legitime Interesse daran, keine Islamisten in meinem Betrieb arbeiten zu haben. Darf ich jetzt gegen Muslime diskriminieren? Ja, du bist ja nicht der Staat. Du nicht, du bist ja nicht der Staat. Naja, der Staat differenziert das dann, aber ich darf das dann schon, würde ich sagen. Verstehe ich so. Das ist mein berechtigtes Interesse. Und das ist das ist ein legitimes Interesse und zur Verfolgung dieses Interesses ist es geeignet, würde ich sagen. Der Staat sieht das anders. Der Staat sieht das nur für sich und außerdem ist ein legitimes Interesse, sowas wie GEZ-Gebühr einsammeln. Ja, und Frauenförderung halt, ne? Ja, ich weiß schon. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Der Staat darf das. Ja, das war ein Interview mit so einer Professorin von der Bundeswehr-Universität und die meinte, dass die Stimmung besser wäre in der Bundeswehr jetzt, seit die Frauen dabei sind und dass eine Offenheit für trans- und schwule Pärchen und so weiter bestehen würde, neuerdings und all diese Dinge. Und da habe ich ja schon eben auch das Gegenteil gelesen. Das wundert mich ein bisschen. Allerdings hat sie, habe ich gerade noch gelesen, auch die Einschränkung gemacht, dass ihr Eindruck natürlich nur für die Bundeswehr-Universität da gilt. Also, dass die Stimmung in der Truppe wirklich besser wäre. Ja, das möchte ich dann auch mal in Zweifel ziehen. Weil das hatten wir auch schon ein paar Mal hier, wie gesagt, dass die Frauen da als Vorgesetzte eingestellt werden und die Männer sich ein bisschen blöd bei vorkommen. Ja, aber die, wie gesagt, die Professoren sieht das wohl ein bisschen anders. Ihr habt das. Dass ihr Einfluss groß ist, möchte ich mal nicht bestreiten. In den USA soll das Geschlecht eines Kindes bald anhand der Genitalien bestimmt werden. Das ist rückwärtsgewandt und vor allem unsinnig. Ja? Also, ja. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich meine, klar, ich weiß, ich bin ein aufgeklärter Mensch, es gibt Intersexualität in einem verschwindend geringen Anteil der Menschen. Ja? Und da, glaube ich, wird es auch niemand einfach so wird einfach sagen, ja, dann machen wir halt das draus. Aber zu sagen, es ist rückwärtsgewandt und vor allem unsinnig, aus den Geschlechtsteilen eines Babys auf sein Geschlecht zu schließen. Mhm. Und dann auch noch puritanische Vorurteile jenseits aller Wissenschaft davor zu schreiben. Es ist eigentlich nur ein Wissenschaftler, der das verteidigt, dass das richtig wäre, sozusagen. Und darauf beziehen sie sich dann immer, ne? Oder? Vor allem unsinnig ist eine gute Beschreibung der SZ auf jeden Fall. Mhm. Ja. Viel mehr als der Lacher ist der Artikel noch nicht. Also es geht natürlich um Geschlechterdysphorie und Intersexualität. Ja. Ja, ich dachte, ich breche nochmal ein. Ne? Ich weiß ja nicht, ob wir darüber reden wollten, aber diesen Bullshit. Den hat jeder schon eingereicht. Also okay. Ist nicht der Einzige. Ja. Ich fand den Kommentar gut. Gut, es geht um die um den Hass im Internet, angeblich beim Zocken, dass die Männer immer so fies werden zu den Frauen. Ich habe den gar nicht richtig gelesen, aber. Es geht um den Faschisten des Internets. Die toxische Maskulinität der Gamer-Szene ist mit Resultat einer Faschisierung des Virtuellen. Sie vereint den Hass auf Frauen, Andersdenkende und stellt eine Gefahr dar. Ich meine, es ist nur der Blog vom Freitag. Ja, was ich da gelesen habe von dem Artikel, das fand ich jedenfalls ganz schönes Blabla. Also ohne irgendwie Futter, ohne was irgendwie, ohne Nachweise, ohne wirkliche Geschichten oder so. Wenn es nur mal ab und zu Evidenz ist, oder das ist eine anekdotische. Aber es hätte mir vielleicht gereicht oder so, aber nichts dergleichen. Nur so ein intellektuelles Geschwaller, komm. Die selbsternannten Gamergators sahen sich in der Pflicht, die Sphäre der Videospiele als Visualisierung ihrer postpubertären Männlichkeit zu wahren. Sie attackierten FeministInnen, die die konservative und maskulinistische Ideologie der Mainstream-Videospiele in Frage stellten. Mittels sexistischer und frauenfeindlicher Polemik, die vor allem durch die Plattform 4chan nach außen transportiert und rezipiert. Ja, und noch nicht mal das ist ja wahr, weil bei 4chan war das ja gebannt, das Gamergate-Thema. Das Gamergate offenbarte ein stark umkämpftes Feld, in dem sich bis dato nur pubertierende und junge Männer zu Hause fühlten und es als ihren Rückzugsort definierten. Frauen wurden entweder negiert oder Opfer einer toxischen Maskulinität, die sich seit Jahren in diversen Foren und Feldern des Internets festsetzen konnte. Leute, was soll all der Hass? Ich meine, seid ihr noch ganz dicht? Toxische Maskulinität, die sich jahrzehntelang hat die gereift, wie so eine Magmablase unter dem Internet. Oh Mann, ey. Ja, totales Hirngespinst, ne? Totales Hirngespinst. Ja, eben, die ballern wieder alles irgendwie zusammen, was sie halt in ihrem Katalog drin haben für dieses Weltbild, ne? Da muss ja wieder alles bemüht werden an Glaubenssätzen. Mehr ist das ja gar nicht. Die toxische Maskulinität, überall toxische Maskulinität und die waren bei 4chan, was auch nicht stimmt. Ja. Nach dem Aufschrei und daraus folgenden Skandal ist nicht viel geschehen. In den letzten Jahren wurde auch im Beisein mit dem gesellschaftlichen Rechtsruck eine Faschisierung in rechtsautoritären Gamer-Szenen immer spürbarer. Und aber es stimmt ja gar nicht ganz, dass nach Gamergate nichts passiert ist. Es sind ja immerhin doch einige Spiele oder so auch geändert und angepasst worden. Es ist völlig rechtsautoritäre Gamer-Szenen. Was nehmen diese Leute? Das kann nichts Gutes sein. Also, das ist auch nicht spürbar und virulent. Es wird immer spürbarer und virulenter. Also diese Steigerungen sind auch so ein Hinweis darauf, dass da geschwollert wird, ne? Auffällig ist eine kontinuierliche Verrohung der Sprache, die einhergeht mit der absoluten Selbstgewissheit der Märtyrerrolle. Ja, du hast perfekt den SJW beschrieben. Ja, definitiv. Vieles von dem Kram ist perfekte Selbsterkenntnis eigentlich, aber halt auf andere projiziert. Gerade im Zusammenhang hiermit habe ich jetzt auch schon wieder oft gelesen, dieses dumme, warum regt es dich denn so auf, wenn Leute schlecht über Gamer reden, wenn du auch schlecht über andere Leute redest? Dieses Fuck you, das ist kein Argument. Ich rege mich nicht auf, ich kämpfe gegen Leute wie dich offenen Auges, weil ich weiß, was danach kommt. Diese blöden, selbstgerechten, ich meine, wie du gesagt hast, Mann, der Artikel ist so leer. Finde ich auch wirklich. Hauptsache in jedem Absatz ist Faschisierung drin. Ja. Die Grenze des Trollings und der Benennung einer tatsächlichen Haltung ist jedoch fließend. Was ist das? Was soll das bedeuten? Dass man nach Belieben jeden einer politischen Haltung bezichtigen kann. Oder eines Trollings, wie man gerade will. Und ja, wenn der aus dem eigenen Lager kommt, ist es ein Trolling. Und wenn es ein AfD-Kack-Nazi irgendwas ist, dann ist er halt tatsächlich ein AfD-irgendwas-Kack-Nazi. Man weiß nicht genau, was sie machen. Sind es irgendwelche Leute, die über Ausländer herziehen? Oder sind es irgendwelche Leute, die sie als Frau ansaugen oder so? Und selbst wenn irgendwie, ja, es gibt ja auch genug Angesauger andersrum. Also die Leute werden ja auch irgendwie angesaugt, wenn sie Männer sind. Muss man sich nicht wundern, was passiert eben. Das ist auch ein bisschen ein Test darauf, was der andere ab kann oder nicht ab kann, ob Humor da ist oder nicht. Ne? Also sowas ist auch ein Test in der Art. Beim Gaming ist das doch so, dass auf dem Fußballplatz gibt es doch auch Leute, die sich anbrüllen oder irgendwer. Klar, im Golf gibt es das nicht. Man kann aber auch bei Computerspielen die Äquivalente zu Golf suchen und da sind die Leute auch ganz anders. Ja. Aber wenn ich in so ein Ding reingehe, wo junge Leute irgendwie Adrenalin geladen miteinander um irgendwas kämpfen und dann erwarte, dass da kein Trash-Talk herrscht. Das ist einfach nicht drin. Klar, du kannst das natürlich aus den Leuten rausprügeln und die alle bannen und so, aber ich meine, nicht umsonst gibt's ab und zu auch gelbe oder rote Karten für Leute, die andere beleidigen. Also es passiert immer noch. Obwohl wir das so hart sanktionieren, dass du die eigene Mannschaft damit irgendwie schädigst, gibt es immer noch diese Regeln und Leute werden immer noch für sowas von Platz gestellt. Das wusste ich jetzt gar nicht. Okay. Mhm. Ich meine, eigentlich, wenn man sich so vorstellt, ja, so die Hip-Hop-Szene der letzten Jahre oder so, da waren ja doch einige Sachen bei, die auch unter der Gürtellinie ganz schön asozial waren, fand ich jedenfalls. Und wenn man sowas aufwächst oder so, sich dauernd zu benutzen, dann ist das auch in so einer Community, kommt das nicht gut an, eben, auch wenn die eben cool sind oder so. Aber wenn du sagst, sie werden ja dann auch geblockt bei so einer Scheiße, rausgeschmissen, wegen Sanktionen, ja, was denn noch, ne? Ja, aber ich meine... Innere Reinigungsfunktion, ja gut, was denn noch, ne? Jedes große Spiel hat doch diese Mechanismen. Und dass einige Spiele besonders ätzende Communities haben, ist doch keine. Es ist klar. Ich meine, da weiß man, will man da hingehen oder nicht? Genauso wie man sich eine Kneipe vielleicht auch nach der Umgebung aussucht. Ne? Will ich da hingehen oder nicht? Naja. Ja, vor allem nach den Leuten, die dann da sind, auch, ne? Klar, ist ja wichtig. Aber ich habe auch davon gelesen, dass irgendwie immer mit den Mädels, wenn sie irgendwie in einem Team sind bei WoW oder so, dass es da immer eine Weile Ärger gibt. sehen, welche Rechte haben wollen oder sonst was. Ich habe auch davon gelesen, dass Leute sich als Frau ausgeben irgendwie online, damit sie irgendwelche Items geschenkt kriegen und so weiter. Und das funktioniert sogar ganz gut. Ja, ich habe auch ich spiele wenig MMO, alle Nase lang mal ein bisschen Herr der Ringe online und das ist so eine angenehme Community. Völlig, völlig stressfrei, also. Was ist hier los? Wie LaSalle sagte, ist und bleibt die revolutionärste Tat, immer das laut zu sagen, was ist. Ja. Sitakuises, ja. Philosophus Mansissus. Und das hat die Dame hier getan, oder wie? Mit diesem furchtbaren Schwachsinn. Toxische Maskulinität, die ist hier. Das ist das, was ist. Das ist das Revolutionäre. Hey, lass uns doch einen Hashtag machen und die ganzen Sarkisien-Dinger wieder aufkochen. Gute Idee. Ich rufe beim Freitag an. Oh Gott. Ja, so in der Art hatte ich auch ein bisschen den Eindruck. Da müssen wir aber zuschlagen. Müssen wir einen richtigen Artikel raushauen, wo auch Scheiße drin, wo auch richtig heftige Sachen drin stehen. Ja, aber es gibt ja auch eine Plattform praktisch, die sich gamerleaks.de nennt, aus mehreren Leuten, die, was man so liest, irgendwie sich auf einem Teamspeak von einem bösen Frauenhasser eingeschlichen haben und dann irgendwie die Audiologs veröffentlicht haben. Mitschnitte oder was? Ja, und Transkripte. Ich frage mich halt, was finde ich doofer? Jemanden, der irgendwie die ganze Zeit frauenfeindliche Beleidigungen spammt oder jemanden, der irgendwo hingeht, die Leute aufnimmt und das dann für alle ins Internet stellt. So. Ja. Also wenn es um Industriespionage oder so gehen würde, schön, aber wenn... Ich habe sogar an den Verfassungsschutz gedacht oder so, ja, okay. Und diese Leute haben wohl auch versucht, Eltern beziehungsweise Arbeitgeber beziehungsweise Fußballvereine sogar anzulegen oder was, ja. Ja. Alles, weil jemand irgendwie böse war. Ja, und eine von den Sachen von Gamergate war ja halt eben auch Offenlegung von bezahlter Werbung, unter anderem ja bei Kotaku und diesen ganzen Sachen. Und da hat sich hier das Missy Magazin auch was geleistet. Die haben hier nämlich irgendwie mit Sky Wodka hier so ein Artikel irgendwie geschrieben, finanziert halt von diesem Wodka-Ding, wo sie hier irgendwie sich einen runterholen auf so eine feministische Rapperin. Und ja, es ist natürlich, steht nirgendwo, dass es Werbung ist. Das Missy Magazin. Die können sich alles erlauben. Geh nochmal auf den Absatz unter dem Bild. Da ist, hier, da ist es sogar, über dem Bild. Bleib da, wo du... Ah, shit. Entschuldigung, über dem Bild. Vorurteile. Die haben hier keine Chance, denn Eunike wehrt sie alle ab und schafft es, dass die ZuschauerInnen sich dabei mit ihren eigenen Grenzen im Kopf konfrontiert sehen. Wenn diesmal nicht drauf hat, die Tante. Ja, die ist also total cool, weil sie halt diesen Sky-Wodka trinkt, den man hier auch sieht. Wenn man Grenzen abwehrt, stellt man dann nicht Grenzen auf, frage ich dazu. Eunike. Da hast du wieder keine Antwort drauf. Ja, Grenzen abwehren. Nein heißt nein. Ah, okay. Teilhabe. In der Eunike, fährt die Rapperin nachts durch die Stadt, lädt sich einen Typen auf einen Sky-Wodka in ihr Auto rein und mit ihm in den nächsten Späti, wo Drag Queen Jurassica Parker hinter dem Tresen glänzt. Gemeinsam mit dem Kollektiv Quinto feiern sie an erster Front für eine diversere Clubkultur. Sie feiern für eine diversere Clubkultur. Sind quasi Märtyrer, würde ich sagen. Eunike bewegt sich so. Leute, was macht ihr hier? Sitzt nur vor hier und guckt Weltraumaffen. Die Leute hier, die machen noch was. Die feiern für eine diversere Clubkultur. Das könnt ihr nicht von euch behaupten. So. Getreu dem Motto, eine Generation weiter zeigt das Video, was möglich ist, wenn archaische Denkmuster abgelegt wurden und eine Gesellschaft jenseits von Diskriminierung existiert. Ja, also so. Ich meine, erstmal den Artikel nicht zu kennzeichnen als Werbung ist schon ziemlich frech. Inzwischen sollten das eigentlich alle, ich sag mal in Anführungszeichen, Medienschaffenden mitgekriegt haben. Und dann auch noch so einen zum Kotzen. Also, der Artikel ist einfach so aufdringlich. Ich weiß nicht, wollen die jungen Leute sowas lesen? Also, ich weiß es gar nicht. Ich finde es auf jeden Fall lustig, dass man so ein Gleichberechtigungs-Feminismus-Ding da irgendwie draus machen kann und dann Leuten beschissenen Wodka aufspatzen. Viel Spaß beim Träumen, Tanzen, Trinken. Das Brand will mit dem Video darauf aufmerksam machen, dass auch andere Wege möglich sind, als die der Ausgrenzung. Ist der Bescheid. Man kann auch einfach mal Wodka trinken. Voll das gute Brand. Das hilft fast allem, ja. Trink einfach einen Wodka, dann ist der Tag dein Freund. Nicht so mit nicht Ausgrenzung. Nicht nur ein Design mit etablierter Wodka-Ästhetik, sondern sagt auch mit der Initiative eine Generation weiter. Immer für eine Plattform für Engagement, Pioniergeist und Offenheit bei sozialkritischen Themen. Oh Gott. Aus dem Missy-Magazin. Die haben Poltergeist falsch geschrieben. Und ich wette aber, Hängermehl kommt mit den 2-3 Kisten, die da gekriegt haben, auch eine Zeit lang hin. Meinst du, ja. Das Spieler sind tot. Das Spieler muss nicht Publikum sein. Sagen die Deutschen jetzt auch endlich. Nach 4 Jahren. Unter dem Hashtag GamerLeaks.de berichten GamerInnen von ihren Erfahrungen mit Sexismus und Rassismus in der Videospielkultur. Nur so als Beispiel, um zu zeigen, wer auf den Karren gleich wieder alles aufgesprungen ist. Und natürlich geht es auch, da hatten wir ja letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen, um diese Clips, wo jemand, die Feministin, die in Red Dead Redemption da rumsteht, verprügelt, tötet. Ja, weil das und ja auch alles... Weil das ja auch alles richtige Frauen sind, ne? Das sind nicht nur irgendwelche Pixel, die so aussehen. Und das ist ja auch nicht irgendwie eine Fantasie, so wie ein Film oder so, wo man ja auch alles irgendwie zeigen kann. Nein, das ist alles, das sind wirkliche Frauen und deswegen muss man mit denen so und so umgehen. Was mit den Männern ist, ist natürlich vollkommen scheißegal. Und, also als damals Tomb Raider rauskam, habe ich keine Leute gesehen, die Zeit damit verbracht haben, irgendwie von einem hohen Ding zu springen. Und zu sehen, wie eine Frau stirbt. Also, die Leute haben alle ganz normal das Spiel gespielt. Hätten doch eigentlich jetzt da zum ersten Mal wirklich die Gelegenheit gehabt, eine Frau so oft umzubringen, wie sie wollen. Und machen es einfach nicht. Doofe Gamer. Verstehe ich nicht. Ja, die Faschisierung. Ja, und das ist nicht der einzige Artikel. Weiß Deutschland hat auch, ich glaube, gleich 2 veröffentlicht. Dann gab es jetzt irgendwo nochmal ein Interview mit der Frau, weil die hat natürlich ganz schrecklichen Widerspruch bekommen, die mit dem Artikel da aus dem Freitag. Und Leute sind sehr böse zu ihr gewesen. Ich will das gar nicht, also wer auch immer es nötig hat, irgendwem eine Mord- oder eine Vergewaltigungsdrohung zu schicken, der kann. Ja, zum Teufel. Erstens, und ich muss dazu sagen, ich glaube der kein Wort und ich möchte natürlich Beweise sehen. Nee, natürlich möchte ich auch Beweise sehen, bevor irgendwas ist, aber die Leute können, die sind genauso doof wie sie selber halt. Ja. Aber halt wissentlich in ein Wespennest stechen, ja, und dann wegrennen und sagen, oh Gott, die Wespen verfolgen mich, ich habe denen gar nichts getan. Ja, das ist doch die toxische Wespität, ne? Also ich meine, die melkt doch die scheiß Kuh. Also, das ist ja schon immer so gewesen bei diesen Heinis. Dass sie sowas machen und sich dann hinstellen und umdrehen und sagen, so hier, guck mal, wie gemein die alle zu mir sind. Und das nur, weil und ich diese ganze Nummer auf Twitter gipfelt dann darin, dass mich jemand einfach ein Neonazi nennt. Da fällt mir einfach nichts mehr zu ein. Was geht in euren Köpfen vor? Weil ich anderer Meinung bin als ihr über Videospiele, bin ich ein Neonazi. Wie funktioniert so ein Gehirn? Ist das genauso verdrahtet wie meins? Wenn ja, kommt da nur Blödsinn raus? Die GEMA-Faschingsierung irgendwie, was auch immer die Frau da meinte halt. Ist doch alles Rechte, hast du doch gelesen im Freitagartikel. Die weiß das doch, ist doch eine Expertin. Ja, und das ist eine von den positiven Sachen aus der ganzen Geschichte. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, mal so über, oder zumindest einen Teil des Artikels ein bisschen auseinanderzunehmen. Und kommt zu, scroll mal ein Stück runter. Oder ich kann es mir hier auch gerade angucken. War ein ziemlich guter Satz. Also er verbraucht 400 Wörter, um zwei Sätze zu analysieren und schreibt dann, und das ist genau das Problem dieser Art von Artikel. Wenn sie überhaupt jemand liest, dann versteht sie erstmal keiner wegen der vielen Inbegriffe. Und wenn man sich die Mühe macht, sie zu entschlüsseln, dann kommen häufig Trivialitäten heraus. Die pseudowissenschaftliche Sprache der Genderwissenschaften, die hier durchscheint, ist auf die Vortäuschung von intellektuellem Potenzial und Komplexität optimiert. Das Triviale dieser Sätze wird hermetisch eingeschlossen durch unnötig komplexe Grammatik und ungewohntes Einstreuen, zum Beispiel des Plurals, wird auch eine Komplexität des Denkens simuliert. Dieses Vorgehen ist auf Ausgrenzung angelegt. Die Texte richten sich nur an eine eingeweihte In-Group. Es handelt sich hier um Preaching to the Choir, denn die Texte wollen, können aufgrund ihrer Form niemanden überzeugen, der nicht bereits überzeugt ist. Darum erschließt sich mir auch nicht, warum dieser Text im Freitag veröffentlicht worden ist. Es ergibt keinen Sinn, außer vielleicht Virtue Signaling an eine mögliche Zielgruppe der Zeitung, nämlich ein paar hundert radikale Genderfeministinnen, die aber wahrscheinlich ihr Geld nicht für ein Freitag-Abo ausgeben werden. Da kann ich eigentlich nur zustimmend klatschen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und das ist ja nicht immer nur alles schlecht. So wie das nächste. Das ist richtig schlecht. Das ist wirklich so eine... Das ist unsagbar. Hier wird halt sozusagen den Rechten vorgeworfen, sie würden die linke Idee der Revolution klauen. Weil Revolution ist ja immer links, das wissen wir ja. Und jetzt der Gestus der Rechten vergeht sich praktisch am Erbe der Linken. Naja. Frau Adamczak, welches Erbe hat uns die 68er-Bewegung hinterlassen? Die 68er-Bewegung war sehr erfolgreich, aber nicht siegreich. Sie hat viele gesellschaftliche Veränderungen erkämpft, konnte aber weder Staat noch Kapital entmachten. Deswegen ist unsere heutige Wirklichkeit nicht unmittelbar das, was die 68er gewollt haben. Es ist ein Mischverhältnis und das kann natürlich unglücklich ausfallen. Was meinen Sie damit konkret? Die 68er haben etwa gegen das lebenslange Arbeiten in einem Lohnarbeitsverhältnis gekämpft. Stattdessen wollten sie eine selbstbestimmte Arbeitszeit. Damit war aber natürlich nicht gemeint, dass die Leute zwar selbst entscheiden können, ob sie morgens, nachts oder am Wochenende arbeiten wollen, aber die Deadline weiter von ihrem Chef gesetzt wird, von ihrer Chefin, Entschuldigung. Hier verdreht sich Selbstbestimmung zur Selbstausbeutung. Da fällt mir schon fast gar nichts mehr zu ein, zu diesem Abschnitt. Die Leute haben für eine selbstbestimmte Arbeitszeit gekämpft, aber halt nicht, dass sie wirklich arbeiten mussten. Also sie wollten eigentlich lieber nichts machen. Und sie ist echt traurig, die Frau Adamczak, dass die Geschichte gescheitert ist. Und sie vergleicht in ihrem Buch halt 1917, 18 und 1968. Die Revolutionswellen sind zunächst sehr ähnlich. Beide wollten zum Beispiel die Trennung der Menschen in zwei Geschlechter aufheben, allerdings in entgegengesetzte Richtungen. 1917 ging es darum, die Familie abzuschaffen. Sämtliche Tätigkeiten, die vorher in der Familie verrichtet wurden, wie die Erziehung von Kindern, Sorge um Kranke, Herstellung, Zubereitung von Lebensmitteln, Saubermachen, Sexualität, wurden neu organisiert. In dem Moment, wo all diese Aufgaben von großen gesellschaftlichen Institutionen übernommen werden, wird die Familie überflüssig, sie stirbt ab und damit auch die Spaltung der Gesellschaft in Öffentlichkeit und Privatheit. Damit wäre dann die Geschlechtertrennung und Ausbeutung überwunden. Jedes Privatleben ist öffentlich. Wahnsinn. Ja. Wir wollen alles ans Licht zerren. Ja. Wenn wir uns die Wahlergebnisse der letzten Jahre anschauen, scheint das Versprechen der Rechten zu funktionieren. Die Funktion der faschistischen Bewegung ist, das Unbehagen in der Gesellschaft aufzugreifen und ihm die Form einer konformistischen Revolte zu geben. Die Rechte tut so, als wäre sie gegen das Establishment gerichtet und wolle eine Revolution. Aber sie imitiert die Revolte nur. Die Rechten kritisieren Kindesmissbrauch, aber nur dann, wenn er von Schwulen ausgeht. Sie kritisieren das Patriarchat, aber nur, wenn es von Muslimen ausgeht. Strohmänner. Sie kritisieren kapitalistische Ausbeutung, aber nur, wenn die Unternehmen zufälligerweise von Juden oder von Ausländern geleitet werden. Sie formulieren eine scheinbare Kritik der Herrschaft, die dazu dient, die Herrschaft aufrecht zu erhalten und noch auszudehnen. Und welches Angebot hat die Linke parat? Ein universelles. Das sagt, wir ziehen die Linien der Zugehörigkeit nicht gegenüber solchen, die schwächer sind und noch schlechter dran sind. Stattdessen fragt sie nach den tatsächlichen Ursachen der Misere. Es waren ja keine Geflüchteten, die Hartz IV eingeführt haben. Die Fragen sind also, woher kommt die Angst? Woher kommt das Leiden? Was führt zur Verarmung unserer Lebenswelten? Das Angebot der Linken besteht nicht in nationaler Loyalität, sondern in universeller Solidarität. Es geht weder darum, sich individuell durchzuwurschteln, noch darum, sich in einer nationalen Gang gegen andere Nationen zusammenzuschließen. Der Artikel, dieses Interview, ich verstehe nicht, was hat das in der Zeitung zu suchen? Warum schreibt dieser Mensch Bücher? Warum? Ja, und speichern noch das wieder auf. Blödsinn. Ja, schade eigentlich, dass wir damals nicht den maoistischen Umsturz geschafft haben. Ist für mich ein bisschen hier wurde 2004 erschienen von der Autorin ein Kinderbuch, Kommunismus, in welchem sie in Anlehnung an Karl Marx für Kinder den Kapitalismus und verschiedene meist gescheiterte Versuche des Kommunismus erklärt. In einem Epilog verlässt der Text den Stil eines Kinderbuches und liefert den theoretischen Hintergrund. Ja, und genau, politische Autoren sind eben Kommunismus und queere Sexualität. Das war's. Das hat aber nichts mit nichts zu tun, habe ich gehört, schon häufig. Okay. Und das kann man auf gar keinen Fall irgendwie in einem Atemzug nennen. Also diese Bini hier, liebe Bini, das ist aber hier kulturmarxistische Verschwörung, was du machst, ja. Hör mal auf damit. Was die alle für tolle Sachen wollen. Nur, dass sie nie dran denken, dass sie dafür eigentlich eine Mehrheit bräuchten. Jetzt lernen wir, wie wir Muslimfeindlichkeit begegnen. Ich will nicht. Stell dir vor, du wirst wegen deiner Religion oder deines Aussehens beschimpft und angegriffen. Stell dir vor, es gibt gut besuchte Internetseiten, die gegen deine Vorstellungen und Überzeugungen hetzen. Stell dir. Missy Magazin und so, ja. Oder wie? Genau. Der Freitag. Spiegel und Fatz. Und jetzt stell dir vor, du siehst diese alle Webseiten und hörst der Kritik zu und veränderst deine Position, weil du nicht kritisiert werden willst und du hörst auf, gläubig zu sein. Wow. Das geht nicht, das ist Faschismus. Das ist Faschismus. Stell dir vor, viele Menschen halten dich für eine Gefahr, obwohl sie dich gar nicht kennen. Ja, sorry. Zum Beispiel, weil du so toxische Maskulinität hast, bist du eine Gefahr. Ja, aber weißt du, ihr überseht den Elefanten im Raum, der Typ hat einen Pac-Man. Ja, nee, nicht alle Leute, die bei ISIS dabei sind, haben Leute Gamer umgebracht. Und damit sind die Leute da hinten in ernster Gefahr. Ja. Jetzt stell dir vor, das ist die Realität. Muslime werden regelmäßig verbal und körperlich angegriffen. Das muss man sich vorstellen, aber das ist nicht die Realität, ne? Die werden regelmäßig verbal und körperlich angegriffen, was ja auch das Gleiche ist. Ja, aber haben Muslime dann in muslimischen Ländern internalisierten Islamhass, weil die sich gegenseitig schon seit Jahrhunderten oder Tausenden schlachten? So, was ist da los? Genau, müsste das man ist nicht da Muslimfeindlichkeit, ja. Aber es ist ja doch irgendwie toxischer Islam, oder? Nee, das ist Islam ist Frieden. Ja, aber erklär mir mal bitte, wie dann Islamofaschismus existieren kann. Wenn ja, Islam wegen dem Kolonialismus und den weißen Leuten. Dankeschön, ja, das habe ich genau gebraucht. Danke sehr, jetzt bin ich beruhigt. Jede fünfte muslimische Person in Europa hat laut einer Studie Diskriminierung im Alltag erfahren. So, was haben wir da oben? Was steht da? Zweite Studie der Europäischen Union für Minderheiten und Diskriminierung, Muslime ausgewählte Ergebnisse. Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 2017. So, ja, guck mal, Leute, die irgendwie bekannt sind als ideologisch nicht so die Festen, werden ausgelacht auf dem Spielplatz. Weißt du, so, scheiße, Mann. Was tun? Ja, das müssen wir natürlich jetzt gucken, was da jetzt konkret irgendwie gemacht wurde, aber ja. Ja, natürlich, okay, ja, darauf kommt es auch an, ja, aber wie ist hier runtergespielt? Zum Beispiel bei der Arbeits- oder Wohnungssuche oder im Kontakt mit der Schule. Im Kontakt mit der Schule. Diskriminiert im Kontakt mit der Schule, wie geht das denn? Wenn wir Schulpflicht in Deutschland. Du darfst nicht zur Schule kommen, nö. Ja, nicht. Wahrscheinlich diskriminiert im Kontakt mit der Schule insofern, dass man sagt so, ja, hier gibt es Schweinefleisch bei euch. Oder. Oder Gebetsraum oder keine Ahnung, mein Kind darf kein Kopftuch tragen, das geht aber nicht. Das ist aber Diskriminierung hier in der Schule. Menschen verbreiten bewusst falsche und negative Informationen über Muslime. Falsche und negative Informationen. Das ist so gefährlich, diese Sachen zusammenzuwerfen. Also wenn die nicht falsch sind, aber einfach nur negativ, dann sollen die auch nicht, sollen die auch nicht, auch nicht verbreitet werden. Ja. Sehr schön. Ja, das meine ich. Ja, wenn es falsch ist, ist eine Sache, aber wenn es negativ ist, darf es nicht verbreitet werden. Ja, sorry, über Nazis wird auch negativ gesprochen. Darf man das jetzt aber verbreiten? Was ist da los? Ja, über GEMA wird auch negativ gesprochen, haben wir ja gerade gesehen. Ja, aber das ist ja dasselbe, haben wir auch gerade gesehen, was soll's. Falsch und negativ. Zum Beispiel im Internet. Leider werden diese Seiten auch gelesen. Die größte Muslime. Leider, oh mein Gott, ja. Alter, da steckt so viel einfach Faschismus drin in dem Spruch. Leider werden diese Seiten gelesen. Leider wird diesen Leuten zugehört. Alter, was ist denn das? Leider für die politische Bildung ist gut, ne? So, was haben wir hier jetzt? Da oben steht Yasemin Schumann zwischen Alltagsrassismus und Verschwörungstheorien, Islamfeindlichkeit im Internet, in Deutsche Islamkonferenz HG, Muslimfeindlichkeit, Phänomen und Gegenstrategie, 2 ERW-Auflage, irgendwie Berlin 2013, irgendein Auszug aus irgendeiner Seite. Ja, also irgendwas von der Islamkonferenz. Die sagen ja, so, hier ja, die Leute sagen was Negatives über uns. Richtig, ja. Feindliche Hetzseite in deutscher Sprache zählt täglich bis zu 75.000 Besucher. Sorry, Chris, warte bloß einmal. Ich weiß halt nicht, was ich echt schlimmer finde. Also die Leute, die gerade zuschauen, weil die werden dann bestimmt sehen, da unten die Like-Anzahl. Soll das eine Kommazahl sein mit 1,8374 Likes oder haben die einfach den Punkt falsch gesetzt und ach Mann, Alter, das ist so inkompetent. Soll das 18.374 Likes sein oder 1,8374 Likes? Ich glaube, das ist einfach so falsch und negativ, dass sie auf der Seite gar nicht richtige Likes zeigen können. Ja, und 75.000 Leute haben jetzt die Seite angeschaut und jetzt ist der Islam voll besiegt. Der ist so stark, dass die Leute sich dem fügen, aber der ist so schwach, weil im Internet kann man den einfach dann zerschmettern. Das ist ja voll krass. Ja, toll. Es gibt viele Vorurteile gegen Muslime. Gleichzeitig... Es gibt auch jede Menge Urteile gegen Muslime. Gibt es sehr viel Unwissenheit. Weniger als die Hälfte der Befragten haben überhaupt muslimische Bekannte. Ja, Artikel in der FAZ. Und glaube ich auch, also wenn man jetzt im ländlichen Raum irgendwie ist oder so, ja, dann mag das vielleicht so sein. Aber wenn man in einer Großstadt wohnt, ist es definitiv nicht so. Viele Leute denken, dass alle Muslime Terroristen. Und vor allen Dingen, von wem hängt denn das auch ab? Also, das wird ja so ein bisschen impliziert, als ob die Leute alle keinen Bock hätten, sich mit Muslimen auseinanderzusetzen. Und als ob das überhaupt nicht so wäre, dass diese Muslime nicht sich komplett abschotten und nur untereinander rumhängen. Also. Ja. Ja. Sind. Damit machen sie eine große Anzahl von Menschen für das falsche Verhalten von einzelnen Personen verantwortlich. In Deutschland leben ca. 4 Millionen. Das ist überhaupt kein Argument, weil hier einfach nur über eine Zahl referiert wird. Es ist auch vollkommen egal, wie viele Leute von einer Aussage betroffen sind. Wichtig ist, ob die Aussage der Wahrheit entspricht. Und hier wurde jetzt gerade einfach wunderbar einfach, keine Ahnung, was genau gemacht, aber man hat dann den Spruch von irgendwie Muslime sind doch Terroristen und Terroristen sind doch Muslime, so halt irgendwie, da ist die Schnittmenge echt groß, einfach einen Strohmann draus gebildet und schon irgendwie Worte in den Mund gelegt und das Argument fundamental verändert, also schon am Thema vorbei. Leute reden nicht davon, dass alle Muslime Terroristen sind. Es ist unglaublich dämlich, eine so große Gruppe von Leuten mit alle zu labeln, okay? Wenn man sagt, okay, Muslime sind Terroristen, dann sagt man lediglich, es gibt eine Menge, die substanziell genug ist, um dann zu sagen, weißt du was, diese Leute verfolgen diese Ideologie bis zum Tod, okay? Und das ist eine Tatsache. Da kann man nichts dran ändern. Wenn es dir nicht gefällt, tritt aus. Das kannst du ja, aber im Islam halt nicht, weil du darfst nicht Apostasie betreiben, weil du bist dann Ketzer und Ungläubiger und das ist dann mit Tod bestraft. Das ist Standard-Islam, das ist nichts Großes für die. Ach, sorry. Muslime. Sie unterscheiden sich in ihren Überzeugungen und ihrer Religiosität sehr stark. Maximal 1% davon kann als Islamisten bezeichnet werden. Diese lehnen die Grundwerte der Demokratie ab. Und nur ein Bruchteil dieser 1%. Ja, da kann man sich jetzt auch mal drüber streiten, wo fängt das an, wo hört das auf mit den Grundwerten der Demokratie? Ich sag nur zu dem ganzen Geschlechter Gleichberechtigungskram, den wir uns vorhin angehört haben. Also ich würde auch sagen, dass vieles davon die Grundwerte der Demokratie eigentlich ablehnt, aber das hat man sich ja dann auch irgendwie so zurechtgelogen, dass das dann alles irgendwie geht. Und in Deutschland mit überhaupt dem Verhältnis von Religionskram zum Staat, da gibt es da sowieso so viele Dinge, die im Argen liegen. Also wo man halt dann die Gesetze dann beugt oder irgendwelche Ausnahmen dann irgendwie macht und so, damit das alles irgendwie passt. Ja, genau. Ja, es geht auch nicht darum, dass Muslime die Demokratie so ablehnen. Es geht einfach nur darum, dass sie großteils einfach überwiegend mehr als die Hälfte, ja, lehnen einfach, die bevorzugen einfach Scharia-Gesetze über demokratische westliche Werte. Das ist ein Spaßfakt. So viel Spaß mit dem Fakt, ja. Das sind ja die Frauen, so, die wollen ja auch die gesamte Gesellschaft umkrempeln. Alle Lebensbereiche, alle Politikbereiche. Ja, natürlich. Ja, und das, was du gerade hattest mit 50%, war das diese Pew Research Studie oder welches war das? Das, was ich da gerade erwähnt habe, es gab da Pew Research Sachen zu und es geht da wirklich darum, dass halt die Gesetze, die halt Muslime hier im Westen lebenden Ländern irgendwie akzeptieren, das finden sie toll, aber sie stellen ihre eigenen Gesetze nach ihren Religionen halt höher als die Gesetze in dem Land, in dem sie leben. Das ist so across the board, egal wo diese Muslime sind, ja, die stellen ihren Islam höher als die Gesetze in dem Land, in dem sie leben. Das ist normal für die. Das wäre ja, also bei dem Pew Research Ding gab es ja schon ziemlich große Unterschiede. Also damals, das war ja von 2013, da war in der Türkei auf jeden Fall das noch relativ klein, der Anteil von Leuten, die gemeint haben, dass der Scharia eigentlich über dem Recht stehen sollte. Das wird sich mittlerweile wahrscheinlich auch geändert haben. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum sich das nach Deutschland noch nicht so durchgesetzt hat. Aber da sind wir leider auf einem komplett falschen Weg, auf dem Weg in die komplett falsche Richtung, was das alles angeht. Ja. Befürwortet Gewalt in irgendeiner Form. Die Diskriminierung und Ausgrenzung von Muslimen wird Muslimfeindlichkeit bzw. Islamfeindlichkeit genannt. Großer Unterschied, absolut nicht das Gleiche. Das eine ist eine Gruppe von Menschen, das andere ist eine Ideologie. Die Ablehnung von Muslimen hat in den letzten Jahren in Deutschland zugenommen. Fast ein. So, was haben wir hier jetzt? Studie, Anfang, ne? Ja genau, da oben, ne, der Text, den meinst du. Ne? Studie, zweite Studie der Europäischen Union zu Minderheiten. Ja, das ist wieder die erste, ja. Drittel aller befragten Muslime hat bei der Arbeitssuche Diskriminierung erfahren. Ja, das wisst ihr auch nicht. Das kann natürlich sein, aber ja, ich würde dazu mal sagen, wir hatten ja mal dieses Ding von der, was war das hier, von der Arbeitnehmer, Arbeitgeber, wie heißt diese Interessenvertretung von denen? Bund der Arbeitgeber oder so? Ja. Auf jeden Fall, die hatten ja irgendwie dieses Papier rausgebracht, warum sie es quasi falsch finden, dass Muslime da irgendwie arbeiten mit diesen ganzen Sachen, lauter Sonderrechten, die wir irgendwie haben wollen, mit Beten und Schweinefleisch und dem ganzen Katalog. Ja. Aber wenn man natürlich auf solchen Dingen alles besteht, wenn das alles so wichtig ist, wenn das so viel wichtiger ist als alles andere, dann hat man halt Probleme. So ist das nun mal. Ja. Immer wieder finden Anschläge auf Moscheen statt. Ja, und das fand ich auch ziemlich genial, dass sie jetzt hier da irgendwie die brennenden... Immer wieder brennende Moscheen, oder was? Ja, in Wahrheit sind das ja dann irgendwelche Sachen, wo die Leute irgendwie Schweineblut verstreuen oder irgendwas da ranschmieren oder so. Was halt auch nicht sein muss, aber es ist auf jeden Fall was anderes, als wenn ich irgendwo Feuer lege. Ja. Innerhalb von 3 Monaten wurden 16 Anschläge auf Moscheen registriert. Ja, Anschläge. Da müssten Sie jetzt mal sagen, was diese Anschläge, worauf sie bestanden haben, weil ich bin mir sicher, dass sie nicht aus Anzünden bestanden haben. Aus muslimfeindlichen Motiven werden Menschen beleidigt, angegriffen und sogar ermordet. Am 1. Juli 2009 wurde die ehemalige ägyptische Handballnationalspielerin Marwa El-Sherbini aus muslimfeindlichen Motiven in Dresden ermordet. Sie war im dritten... Weiß da irgendjemand was drüber? Nee, aber ich meine, gibt's ja, glaube ich, auch NSU und so. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt ein Phänomen, das in besonders großer Zahl auffällt. Es ist halt echt interessant, mal zu schauen, wie viele Informationen es dazu gibt, denn es kommt oft in muslimischen Familien häufiger vor, halt als in nicht-religiösen Familien zu Ehrenmord. Ja, und das ist dann ja auch eine so muslimfeindliche Straftat, oder? Wenn so dein Kind halt Moslem ist und du bist Moslem, du tötest dein Kind, dann ist das eine muslimfeindliche irgendwie Straftat, ne? Aber das ist dann eine andere, als wenn jemand, der irgendwie meint, hier irgendwie Muslime sind scheiße, ich gehe jetzt mal einen töten. Ja? So. Keine Ahnung. Einen Monat schwanger. Du kannst etwas verändern. Informiere dich und engagiere dich gegen Muslimfeindlichkeit und Diskriminierung. Ist das nicht schön? Ja, der Islam braucht keine Unterstützung. Der braucht keine Unterstützung. Was soll der Scheiß? Warum soll ich Islam unterstützen? Warum? Wieso? Wegen der Muslimfeindlichkeit. Ja, und? Ja, sorry, aber die sind gegenüber Schwulen feindlich, die sind feindlich gegenüber Frauen, die sind feindlich gegen allem, was nicht ihnen in ihren kleinen Rahmen passt. Ja, warum soll ich meine Freiheit damit bemessen lassen, dass mir irgendjemand anderes, der mit weniger schon irgendwie überfordert ist, meint, was ich zu tun habe und was nicht? Wohin soll das führen? Was für eine Gesellschaft werden wir dann haben? Ja, hier, Plakat über der A46. Eure Kinder werden Allah beten oder sterben. Ich habe so schnell Panik gekriegt, ne, als sie das Ding gesehen haben. Da ruckt sich die Polizei da und hat dann abgenommen. An eine, da ist halt einfach so ein gammeliges Plakat. Haben da Leute auf einer Autobahnbrücke hingehängt. Auch das so absolut unnötig. Lol. Was? Nein, Sklavenmarkt auf Facebook, Mädchen für 500 Kühe und 3 Autos versteigert. Was? Nein. Ja, während man bei uns sich um Menschen sorgt, die böse Worte im Internet benutzen. Im Sudan hat man das hübscheste Mädchen, minderjährig ist sie auch, 17 Jahre, das hübscheste Mädchen der Provinz versteigert und sogar der Gouverneur hat 250 Kühe geboten. Aber er ist ausgestochen worden von einem reichen Geschäftsmann, der das junge Mädchen nun seinen weiteren 9 Ehefrauen hinzufügen wird. Er hat nämlich 500 Kühe und 3 Autos geboten. Ah, wow. Was den skurrilen Nebeneffekt hat, dass in dieser Provinz Kühe jetzt 3-mal so teuer sind wie vorher. Ja, lustig. Und Facebook hat erst reagiert, als es vorbei war. Also Menschenhandelsplattform kann man Facebook jetzt ungestraft nennen, denke ich. Also Frau Merkel hat doch irgendwie da heute in dem Stream mal irgendwie positiv sich zum Sudan geäußert, wegen der irgendwie Frauenanteil irgendwo. Nee, es war nicht positiv. Nee, es war ja genauso schlimm wie im Sudan ist es bei uns. Ach so. Okay. Ja, also die Verhältnisse sind ungefähr wie hier. Ja, also, ja, okay, stimmt. Ja, okay, ja. Ich geh mal kurz raus. Ich will mir mal eine Minderjährige mit 500 Kühen und Ja, drei genau. Autos kaufen, Ich bitte. finde den Preis schon nicht schlecht. Ein Kollege hat mir mal erzählt, der hat für seine Schwester in Ägypten oder so 3 Kamele geboten gekriegt. Ja, Drei so Kamele sind was klasse. anderes, 500 Kühe, ne? Das ist klasse. Das ist so, so gut, Mann. So gut. Sehr geil. Ja, Facebook, beste Plattform, Alter. Einfach 5 Männer aus dem Sudan. Stand da Sklavenhandel irgendwo in dem Bericht? Was von Bitte? Sklaverei? Stand da nicht was von Sklaverei in dem? Nee, Sklaverei. Hatte Ich ich da guck gerade noch gelesen. mal durch. Weil irgendwie, das würde ich sagen, ist es ja eigentlich nicht, wenn sie nicht arbeiten muss, sagen wir mal so. Das ist Menschenhandel und so. Ja, gut, du hast ja im Sudan wahrscheinlich auch einfach die Scharia Ja, im gut, Zweifelsfall, das und geht die ja. erlaubt dir, so viele Frauen zu haben, wie du halt unterhalten kannst, glaube ich. Arbeit, ja gut, wird sicher nicht abarbeiten müssen, okay. Aber es war nicht Wenn der das Gouverneur jetzt des Staates, sondern der stellvertretende Gouverneur des Bundesstaates. es ist also, ich finde, Menschenhandel ist halt nicht gut und deswegen bin ich islamfeindlich. Ich habe der Familie versprochen, sie zu heiraten. 250 Kühe habe er für sie geboten. Das einzig Problematische war für ihn, ich weiß, dass sie minderjährig ist, aber das Problem ist, dass wenn ich warte, sie mir von einem anderen weggeschnappt wird. Ja, dieser Struggle, Alter. Sometimes it be like that, ja. Du hast dann einfach so ein Mädel, die ist minderjährig, und wenn du jetzt nicht sofort einfach 500 Kühe überweist, ja, dann wird sie dir weggeschnappt, ja. Alter, heiße minderjährige Singles in deiner Nähe, ja. Auf Facebook. Auf Facebook, ja, wollen verkauft werden, Alter, an dich. Oh, fuck. Ach, Mann, ey. Macht der dicke Mann da rechts auf dem Bild? Ach nee, wir haben ja schon das Apropos neue Bild. reich sein, apropos reich sein. Hier, kurz erklärt, wie gerecht ist Erben? Etwa 400 Milliarden werden pro Jahr vererbt oder verschenkt. Das ist mehr als der Bundeshaushalt. Oh mein Gott. Das aktuelle Erbrecht verstärkt Ungleichheit über Generationen hinweg. Das ist so systematisch, das ist ein System im System, vom System systematisiert, ja. Du stimm, Alter. Ja, aber Was? ich muss sagen, also zuerst habe ich das eigentlich gewählt, weil ich das so wieder mal so unterirdisch einfach alles wieder dargestellt fand. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist das halt schon eine Frage, mit der wir vielleicht umgehen sollten, weil das kann eigentlich nicht sein, dass Leute solche Vermögen anhäufen. Also ich rede nicht von jemandem, der ein paar Millionen gemacht hat oder so, aber diese unsagbaren Summen, die da vererbt werden, wenn die, reicht es nicht, wenn man das cappen würde auf, ich weiß nicht, 50 Millionen oder so? Da kannst du dein Nee. Leben immer noch wunderbar leben und gut Nein, ist. schisch, nein, schisch, nein, Warum? darum geht's nicht. Es geht nicht darum, wie viel Geld du hast oder wie du es bekommen hast. Okay, das sind alles interessante und wichtige Fragen, aber das Krasse ist halt, dass hier einfach gesagt wird, so von wegen, das ist es nicht gut, dass Leute, die mit ihrem eigenen Verdienst das tun, was sie entscheiden zu tun. Also, so, sorry, aber Das solange ist ihr. aber nicht der Verdienst. Das ist aber Eben. nicht der Verdienst von diesen Leuten in vielen Fällen. Nein, nein, Wir aber. haben Ja, inzwischen schon, aber sicher nicht ein im Vergleich zu Steuern oder Investment. so. Lass mich den Gedanken bitte zu Ende bringen. Wir haben eine Investmentblase, die viermal die Leistung der Weltwirtschaft übersteigt. Und aus dieser Blase fließt das ganze Geld an die Leute, die höchsten Erben zu vergeben haben. Ne? Ja, ich verstehe, was du meinst, und ich stimme dem auch zu. Es ist nachvollziehbar, natürlich ist es nachvollziehbar, aber also die Kritik an der Position sind halt nicht in den positiven Aspekten davon, wo man zustimmt. Ja, das ist halt so, wenn wir jetzt zum Beispiel alle Lotto spielen, weißt du, und ich gewinne, ja, dann habe ich irgendwie halt ja ganz viel Geld zusammenbekommen, ja, aber von dem Geld steht halt nicht dem Staat zu entscheiden, was damit gemacht wird. So, das sind halt Dinge, die ich Ja, gern ist doch kein Lotto irgendwie. spielen. Ja, weißt du, genau, da müssten wir es abschaffen. Warum gibt es dann das Lotto? Da müssten wir es mal anfangen. Er müsste nicht Lotto spielen. Nee, es geht auch gar nicht um das, was man im Lotto gewinnen kann, sondern es geht um Leute, die wirklich einfach zu viel Geld haben, denen dann langweilig wird und sie fangen an, das in die Destabilisierung von Dingen zu investieren, wie Bertelsmann oder Soros. Ja, okay, dann brauchen wir einzelne Menschen, die so viel politische Macht kaufen können, wie Berlusconi oder so, ja. Oder Trump. Brauchen ja, okay. Wir das? Ja, jetzt verstehe ich deine Frage, aber das Problem ist nicht, wie viel Geld sie haben, sondern wie sie damit umgehen. Sozusagen die Destabilisierung ist das Problem daran. Da ja, aber wenn jemand keine 2 Milliarden besitzt, dann kann er die auch nicht in die Destabilisierung der Gesellschaft stecken. Weißt ja, du? Ja, und allen wird es besser gehen, weil du halt. Ich war gut, aber da bin ich wahrscheinlich für viele im Publikum auch schon wieder zu links, aber dieser ganze. Investmentbankenbereich, warum machen wir den nicht eigentlich einfach weg? Ja? Dann hätten wir auch nicht mehr so das Problem, dass die Erbschaften so ungleich verteilt sind. Sag mal, hast du neulich mal Videospiele gespielt? Das sind die Erben, aber. Sorry, ja, bitte. Ich finde einfach, dass man beim Erben, das ist auch ein ganz normaler Geldübergang. Das ist irgendwie, man hat ein Einkommen, das ist jetzt egal, wo das herkommt, dass es vom Erben kommt oder ob ich da irgendwie Geld verdient habe, dann muss ich das Einkommen versteuern. Und Erbschaft ist aber nicht, wird aber nicht so versteuert wie Einkommen. Ja, das hat eben historische Gründe und so weiter. Aber das Problem dabei ist eben, dass sich so Dynastien bilden und dass eben auch ja, sich so große Summen bilden, so große Vermögen bilden, ja. Und dann hast du eine. Weil die Gewinne dafür eben aus dem Rest der Gesellschaft abgesaugt werden müssen. Und dann hast du eine niedersächsische Geldadelsfamilie, die über Generationen sich hochwächst und am Ende. Wird die Ischel, die den Obersten heiratet, Verteidigungsministerin. Finde ich einfach nicht gut. Münsterland, da gibt es irgendwie so einen Graf, dem gehört da alles. Ja, warum gehört dem alles? Irgendwie alle Wälder und so weiter. Warum können welche Leute irgendwie ihr Zeug anpflanzen und damit Geld verdienen oder so? In Lebensunterhalt. Ja, und die nehmen das Geld aus realer Arbeit und packen es im Endeffekt auf die Banken. Und die Banken erzeugen weiteres Spielgeld, das sie dann in weiteren Schwachsinn stecken können. Warum? Ja, ja, aber ich finde halt wirklich, das Problem ist nicht irgendwie so ein horizontaler Querschnitt, so dieses 1% und der Rest, sondern eher so ein vertikaler, bei dem es um Charaktereigenschaften geht, um eben die, weißt du, die Position, dass man meint, man einem würde etwas zustehen, ja. Und nur weil ich jetzt irgendwie sagen will, ich bekomme jetzt irgendwie 20 Millionen irgendwie vererbt, ja. So, das kann ich über Nacht einfach verlieren. Komplett alles, okay? So, oder ich kann irgendwie schlauer damit umgehen, ja. Und natürlich habe ich halt irgendwie mehr Freiheiten, weil ich mehr Geld habe und das ist halt so die Welt, in der wir leben, ja. Aber nur weil ich mehr habe, heißt es nicht, dass ich irgendwie mehr wegbekommen sollte, ja. Besonders nicht vom Staat, denn ich finde halt so, weißt du, wenn du eine Einzelperson individuell entscheidet, was sie mit so viel Geld anfängt, ist die Verantwortung dahinter und der Druck viel höher, ja, was damit passiert, als wenn das dann einfach verteilt wird auf eine Menge, bei der jeder einfach mal ein Stück vom Kuchen bekommt und könnt mal alle selbst entscheiden. Aber der Schaden, der dadurch entsteht, kann sogar noch größer sein, denn weißt du, dann hast du halt irgendwie mehrere Agenten statt einen, ja. Also lieber irgendwie ein Soros als irgendwie 20.000 Soros, weißt du? So ein Ding. Lieber kein Soros als ein, aber was weiß ich. Soros aller Länder vereinigt euch, ja. Ja, den Artikel von Funk habe ich mitgebracht, und zwar geht es da ganz am Ende darum, also das ist irgendwie so ein von Netzpolitik.org, die ziehen da irgendwie Schlüsse und so, aber waren da wohl auf einer Konferenz oder so, wo es dann um die Zukunft auch von Funk ging. Jetzt am Ende des Artikels heißt es dann unter anderem, dass die Inhalte von Funk für Wikipedia lizenziert werden sollen. Das heißt, die Inhalte von Funk sollen demnächst erklärend auf Wikipedia auftauchen. Das war so die Idee dabei. So noch tiefer im Artikel. Ja. Also da kann man sich vielleicht darauf einstellen, dass da demnächst die Funk-Videos plötzlich auf Wikipedia auftauchen oder so. Oder eben auf Wikimedia, ich weiß nicht genau. Wir spielen das ja nur ein, glaube ich, die Inhalte dann, ne? Von Wikimedia auf Wikipedia. Das ist dann auch Teil der politischen Bildung, ne? Funk. Ja, definitiv, weil ich meine, Wikimedia wäre auch schon ein paar Mal hier. Da war ja zum Beispiel diese eine Caroline Sinders, die arbeitet ja irgendwie für die ja auch mal meinte hier, dass ihre Mutter irgendwie von GEMA gespottet worden wäre oder so, die da für den Bayerischen Rundfunk schon irgendwelche Stichworte geben konnte, die vollkommener Humbug waren. und auf der Republika ja auch schon geredet hat. Also das ist schon eine aktivistische Clique da bei dieser Wikimedia Foundation. Und da haben sich auf jeden Fall zwei gefunden, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Also, ich kann mir vorstellen, dass die nochmal schön überzeugend wirken, auch je nach Thema. Ne? Definitiv, ja. Also so aber ein Sally, der seine Quellen eh nur daher kriegt, der hat dann schön Funk-Content da, ja. Wie ist das denn, warum darf das denn dann bei Wikimedia lang online bleiben, wenn die ganzen anderen Sachen von den Öffentlich-Rechtlichen gelöscht werden müssen? Also das, das geregelt haben, weiß ich auch nicht genau. Das stand hier auch drin, dass sie irgendwie meinen, weil die Lebenswirklichkeit der Leute damit irgendwie abgedeckt wird, müssten sie es nicht entfernen oder so. Das hatte ich ja irgendwo gelesen. Was? Also auch so ein total merkwürdige Herleitung irgendwie, aber stand hier irgendwo drin, ja. Ah, okay, weil das experimentell ist und sich an der Lebenswirklichkeit orientiert. Okay. Experimentell. Man kann sich auch offensichtlich, wenn man es will, ne, man schickt dann Privatleute, die irgendwie streamen, schickt mal Aufforderungen, dass sie ein Fernsehsender werden sollen und die eigenen Sachen, die kann man dann irgendwie an Regeln vorbeischmuggeln, indem man irgendwelche Kunstworte drüber wirft. Fein. Es ist auch drin, dass sie sehr stark an Verbreitung und Klicks praktisch interessiert sind oder waren. Und das hat mich so ein bisschen zu der Vermutung gebracht, dass ganz viel von dem Blödsinn, den sie da so verzapft haben, vielleicht auch echt nur ein bisschen Clickbait war oder so. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall politisch, was die machen. Ich meine, das war ja schon damals in diesem Ausschnitt von, wo sie bei Zapdas Medienmagazin waren, da wurde ja wortwörtlich gesagt, auch Funk will politische Inhalte machen. Das war so die Anmoderation von dem Ganzen. Und dann irgendwie bei der Tagung Formate des Politischen sagt eine Macherin, wie das gehen soll. Und dann war da so eine, die dieses Video mit dem identitären Rapper da irgendwie, also wahrscheinlich eine von Jäger und Sammler war da im Video dann zu sehen von Zap, das Medienmagazin. Das hatten wir damals ja auch mit dabei. Ist auch schon eine ganze Weile her, ja. Ja, und hier die Übersetzung von Jordan Peterson ist Quatsch, ja. Die Übersetzung von Jordan Peterson ist für ein Arsch, wie hier steht. Ja, scheinbar, ne? Also der Bernhard Lasan hat das auseinandergenommen und der schreibt ja selber Bücher. Und hat ja einige Sachen gefunden, die er echt ein bisschen scheiße fand. Also nicht nur die Übersetzung ist falsch, sondern dann auch ja irgendwie so anders, dass es auch gleich einen anderen Eindruck macht und einen anderen Eindruck hinterlässt, ein anderes Gefühl oder so, dass man eben ganz anders denkt über so einen Peterson und es ist auch nicht so konkret, wie es im Englischen ist. Und im ersten Teil von diesem Artikel hatte der Lasan nochmal gezeigt, was auf dem Titel drauf ist, nämlich da haben sie einen fetten Stempel drauf gemacht. Dieses Buch wird ihr Leben verändern, ja. Also eigentlich eine Unverschämtheit, so ein Spruch, ja, weil ob ich mein Leben verändere oder so, das entscheide ich immer noch selber. Und so, also eigentlich stellte das dar, dass die Übersetzung eine Form von Diskreditierung enthält und eigentlich auch darstellt, im Großen und Ganzen. Ja. Ich meine, hier der Frosch, wo der Frosch die Locken hat, was ist das denn für eine Übersetzung? Ich weiß nicht genau, das Original ist ein bisschen weiter oben, aber ja, die Übersetzung war echt irgendwie scheinbar, das ist vielleicht nicht unter aller Sau, aber ebenso ein bisschen hingeschmiert oder so scheinbar mindestens. Und dann, wie gesagt, dann mit Färbung, ne, mit erkennbarem Bias so dabei. Gegen Peterson, Spitze. Ich weiß nicht, wer davon schon weiß, aber die beiden Artikel fand ich auf jeden Fall sehr interessant, auch empfehlenswert zu lesen. Ne? Gott sagt sinngemäß. Okay, Kollege. Ja. Ja, und Alibaba scheint jetzt irgendwie so zum Sprung anzusetzen, Amazon den einzuholen oder so. Jetzt machen die hier auch einen Verkaufstag wie den Black Friday, ja, den es bei Apple ja immer gibt. Und da ja, deutet sich an, dass sie mit den Zahlen schon in diesem oder nächstes Jahr dann auch ordentlich vorbeiziehen. Ich weiß nicht, wie das dann bei uns laufen wird, wenn sich Alibaba auch bei uns breit macht, aber das scheint auf jeden Fall als nächstes anzustehen. Das ist ein recht langer Bericht, ich habe den nicht richtig lange gelesen, aber ja, wer es möchte. Ne? Auf jeden Fall stand da drin, dass deutsche Firmen sich auch dran beteiligen an diesen ganzen Verkäufen dabei. Alibaba, okay. Und es richtet ja, sich wohl, nicht, ne? Das ist irgendwie der Netzwerk ist oder so eine Plattform zum Netzwerken, die besser funktioniert und sauberer arbeitet als Amazon. Ja, Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hast du halt einen Riesenmarkt in China und das ist wohl irgendwie der Singles-Tag, stand hier drin, um den es da geht. Also das ja gut, aber ich glaube, da irgendwie günstige Angebote, vergünstigte Sachen bekommst. Ne? Die vom letzten Jahr, die Sachen sind jetzt wahrscheinlich die Modelle und so. Im großen Teil. Ja, auf jeden Fall an Männer verkauft man es dann größtenteils, weil in China gibt es einen riesen Männerüberschuss. Wegen der tollen Ein-Kind-Politik. Mhm. Ja. Ja, könnte auch Sexspielzeug verkaufen. Boah, hier noch so ein langer Bericht irgendwie von Telepolis, dass die Rechte schwer am Durchdrehen ist sozusagen in Brasilien. Also die greifen massiv durch. Es sind leider schon ein paar Tage her, dass ich das gelesen habe. Ja, Dekret. Ja, da hat ja der Bolsonaro die Präsidentschaftswahl gewonnen. Jemand, der ziemlich, so ein kleiner Duterte oder so. Dreht sich richtig da in Brasilien sozusagen, ne? Also. Aber jetzt steht ja auch die amtierende Regierung und die zukünftige sozusagen, die designierte, ziehen an einem Strang gegen die Opposition. Läuft. Ja. Revolution frisst wie immer ihre Kinder. Läuft. Geheimdienstbehörde gegen organisiertes Verbrechen finde ich jetzt aber gar nicht so schlecht. Könnten wir vielleicht auch gebrauchen, nachdem ich gehört habe, dass allein NRW 50 verschiedene kriminelle Clans hat. Ja, ich würde aber ganz gerne nochmal kurz reingucken, weil ich glaube, etwas weiter unten stand da auch noch einiges. Eben hier. Rechner. Ja, hier haben sie ein Dekret verabschiedet. Genau. Geheimdienstliche Aktionseinheit zum Kampf gegen das organisierte Verbrechen, hast du ja gesagt. Ja, und dass sie jetzt irgendwie dieses Gesetz nutzen wollen, gegen politische Gegner vorzugehen, die anzusacken oder was. Geheimpolizei. Ein Gesetzentwurf, mit dem die Rechtfertigung des Kommunismus unter Strafe gestellt wird. Okay, der Bolsonaro. Ja, genau, ja, also nämlich Hammer und Sichel verboten. Herstellung, Vertrieb oder die Verwendung von Symbolen wie Hammer und Sichel oder von anderer linker Symbolik oder Material mit Gefängnis zwischen 2 und 5 Jahren geahndet werden. Das heißt, jetzt müssen die alle Zweiter Weltkriegsspiele für Brasilien zensieren. Das wird hart. Ja. Ja. Und ja, da dachte ich auch so, oh mein Gott, das geht auch ein bisschen zu weit irgendwie. Ne? Ja, natürlich geht das zu weit. Ja, ich meine, das ist ja völlig. Dass du doch hier Zeichen machen oder so. Ne? Das ist wieder mal der alte Punkt. Extremismus ist das Gift, an dem die Gesellschaft krankt. Egal von welcher Seite. Ja. Ja, also ich meine, ich würde mir das schon wünschen, wenn es in Deutschland die Leute sich ein bisschen mehr aufregen würden über dieses ewige Kommunisten entschuldigen, was wir ja auch häufiger mal erleben und wo wir uns ja dann auch mal mit beschäftigen. Aber das ist auch wieder was der Staat nicht machen braucht. Ich brauche da keinen Staat für, der den Leuten das dann verbietet. Es reicht schon aus, wenn ich mich dann dazu äußern kann. Fertig. Ne? Ja, das fand ich einfach ganz schön krass, liebe Brasilianer. Wo doch alle anderen in Südamerika irgendwie auf links drehen oder so. Ja, die Amerikaner verlieren ihre politische, ihre militärische Dominanz. Das hat nicht nur was mit Geld zu tun eben, beziehungsweise es hat sehr wohl was mit Geld zu tun. Und zwar liegt das daran, dass die Amerikaner, wie soll man sagen, einen höheren Lebensstandard einfach haben. Und wenn die irgendwie so einen Soldaten $5,000 zahlen im Monat oder so, zahlen die Russen ihren Soldaten nämlich 1.000 Rubel oder was, und das ist dann deutlich weniger. Und dementsprechend haben die zwar sehr, sehr hohe Ausgaben für ihr Militär, das trifft ja eben auch auf alle anderen Kosten zu, nicht nur auf diese Löhne und so, als die anderen haben die viel höhere Kosten, aber haben nicht viel mehr Ertrag dadurch, haben nicht viel mehr Zeug in der Garage stehen dadurch, weißt du? So ungefähr ist das hier und ja, mit der Zeit macht sich das jetzt immer mehr bemerkbar und möglicherweise so, dass sie ihre Dominanz verlieren. Das heißt, in dem Artikel hieß es jetzt so, dass sie gegen China oder Russland oder möglicherweise beide zusammen eventuell alt aussehen könnten, obwohl mir da auch ein bisschen die Nachweise ein bisschen zu tun waren. Aber dass sie da nicht ganz so stark sind, wie immer das aussieht auf dem Papier, das ist auch klar. So sad. So sad. Die armen Amerikaner, genau. Ja, ich meine, wär ja toll, wenn wir alle drauf kommen würden, dass wir das eigentlich überhaupt nicht brauchen. In größeren, also weder Russland noch China noch Amerika sollten sich irgendwie nächste Zeit gegenseitig angreifen, aber man könnte so viel Geld sparen, mit dem man so viel irgendwie. Ja, früher hat man ja gesagt, so war der Atomkrieg und so, dass man überhaupt von einem Sieger spricht, ist Blödsinn, ne? Ja, das ist doch auch heute noch so. Genau. Wenn, ich meine, allein die ökologischen Auswirkungen von so einem Scheiß, wenn das im größeren Stil losgeht, werden alle betreffen, Punkt. Ja. Auch wenn du Glück hast und bei dir, ich meine, Europa kannst du eh vergessen. Also. Ja, das ist eine Zuschauereinsendung, das neue Monopoly für Millennials. Soll es jetzt irgendwie geben. Und hier der das Wahrzeichen von Monopoly, diese Figur, hat da irgendwie eine Participation Trophy an seinem Revers kleben. Das ist eine von diesen Sachen irgendwie. Und dann gibt's da wohl keine Häuser mehr, mit der Begründung, dass ja überhaupt die Preise für Grundstücke, Häuser und so sowieso so hoch sind, dass sich die Millennials das eh nicht leisten können. Und ja, deswegen crasht man dann da irgendwie auf der Couch von irgendwem und so bei dem Spiel. Oh, und gibt's noch Geld? Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Und dieses fucking Vegetarierzeichen da oben schon. Ja, Spiele müssen erwachsen werden. Spiele müssen sich vom Spaß emanzipieren. Spiele müssen Indoktrinationsscheißdreck werden. Ja, wenn du statt Hotels nur Holzhütten bauen kannst oder so, das ist natürlich schon ein bisschen enttäuschend eher, oder? Ja, auf jeden Fall regen sich die Leute aber Social Media drüber auf. Also, ob das bei der Zielgruppe so gut ankommt, es kommt wahrscheinlich eher bei Leuten, die es ironisch finden. As a millennial who loved playing Monopoly, I'm disappointed. Hasbro made this garbage. Again, the profits of the backs of millennials while simultaneously mocking them must have been a baby boomer in charge of making it. Oh Gott, ihr seid alle so dumm und arrogant. Das ist unerträglich. Ich meine, die Baby Boomer, das ist die Generation meiner Eltern und bei den Millennials, die der Großeltern. Glaubt ihr wirklich, dass Senioren bei Hasbro sitzen und dieses Spiel machen oder was? Seid ihr doof? Und dann hat der Typ hier irgendwie so einen wieder benutzbaren Kaffeebecher in der Hand. Also ja. Aber der ist immer noch weiß und offensichtlich männlich. Und von seinem Schnurrbart her zu urteilen, könnte er sogar heterosexuell sein. Eventuell. Adulting is hard. You deserve a break from the rat race. Aber es ist schon ein bisschen verarschemäßig. Ne? Aber das Spiel dürfte das Gleiche sein. Sagen, ne? Ja. Bei Mage war das ja damals ein bisschen anders. Sie hatten auch so einen Ableger gemacht. Und da musste man immer verlieren. Da hat gewonnen, wer zuerst sein ganzes Geld los war oder so. Das war echt ein bisschen witzig. Was war denn das? Ja, was Leute machen, die nicht die Weltraumaffen gucken. Aha. Die gucken den Sonntagskrimi. Im Zweifelsfall vielleicht. Genau. Und das sah dann hier so aus beim Polizeiruf. Und das sollen LKA-Beamte sein auf diesem Bild. Also das aber, ist die. Bitte. Das ist die Requisite halt von, was sie da hingestellt haben in das Büro von einer quasi LKA-Beamten, wie sich die Macher dieser Serie das vorstellen. Was ich lustig fand, ist, dass es ja so ein bisschen Leute gab, die das nicht so gut fanden auf Twitter. Und die haben sich dann vor allem auch über das Fuck-AfD-Ding beschwert, was ich auch ein bisschen grenzwertig finde. Aber gut, daraufhin haben die gesagt, das wäre aber ja schon seit 9 Jahren alles so, seit die angefangen hat. Da die AfD aber erst seit 5 Jahren existiert, weiß ich wieder nicht, wem ich glauben soll. Ja, doch, das feine Sahne-Fischfilet. Also ich kenne ja schon eine ganze Weile länger die feine Sahne-Fischfilet, aber so richtig im öffentlichen Bewusstsein, dass darüber geredet wird, über diesen Verein, das ist ja jetzt auch erst seit ein paar Wochen so. Diese Fanatis-Aufkleber gibt es auch noch keine 10 Jahre, oder? Und ich frage mich auch so ein bisschen, warum gerade diese Band, die gerade gegen Polizisten in der Vergangenheit ziemlich üble Rhetorik verwendet hat. Hm. Naja. Ja, ich habe das hier so. bei dieser Demonstration gegen das Niedersächsische Polizeigesetz habe ich Leute gesehen in diesem die hatten so eine Jacke an hier, diese von Feine Sahne Fischfilet, da irgendwie mit sei kein Polizist oder irgendwie so ein Spruch. Und die standen da teilweise direkt neben der Polizei. Ich habe mich aber nicht getraut hinzugehen und die Leute zu fragen, also die Polizisten, was sie davon halten. Ja, aber sie ist auch Polizistin. Wieso findet sie das denn gut? Ist doch fraglich, oder? Ja, sie ist halt Meta. Sie weiß halt, was wirklich die gerechte Sache ist, nämlich die der Antifa. Vielleicht ist sie im Innendienst. Vielleicht Polizist-Innendienst. sie beobachtet das alles. Sie beobachtet die linke Szene wahrscheinlich. Cookie. Müsste man jetzt eigentlich so rote Linien, so Garnfäden rein photoshoppen. Ja. Das war's schon wieder. Das ist unser Fußball, ja. Den zweiten Stream im Exil haben wir hinter uns gebracht. Wir versprechen auch, dass Abel bald wieder da ist. Ja. Allerdings. Weiß oder so. Ja. Wie lange müssen wir das jetzt hier durchhalten? Bis Februar oder hast du das gesagt? Februar, ja. Drei Monate. Ja. Drei Monate Exil. Aber das ist eine schöne Testphase für den Stream auf der Seite. Ne? Ja, also das werden wir, denke ich mal, auch beibehalten, das mit der Seite. Das kann ja dann jeder so machen, wie er will. Auf unserer Seite live.weltraumaffen.com sage ich auch nochmal, für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben. Da könnt ihr jetzt auch den Audio-Stream auswählen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel auf dem Handy oder so unterwegs seid, dann kriegt ihr das da ohne Video, weil das Video ist halt schon HD und ich kann das auch nicht so ohne weiteres runterrechnen. Das würde halt zu lange dauern. Der hängt auch ein bisschen weiter zurück, der Stream. Das ist aber leider auch der Tatsache geschuldet, dass ich halt keine Serverfarm habe, so wie irgendwie bei YouTube oder so. Es dauert dann halt ein paar Sekunden, bis das umgewandelt wird, so dass ihr das dann sehen könnt. Aber ja, das ist ja, denke ich, jetzt auch mal nicht so furchtbar. Und wie gesagt, da habt ihr halt die Möglichkeit, euch auch den Stream quasi ohne Video anzugucken, über die kleine Bandbreite oder wenn man so nebenbei was anderes macht oder so. Ja, manchmal braucht man natürlich die Nachrichten, ne, also über die wir reden, auch visuell. Ja, ich meine im Nachgang, und das ist halt auch in Planung, ne, wie wir das mit unserem ganzen Katalog machen. Da habe ich auch so einige Ideen mit den alten Streams, dass die dann in Zukunft auch nochmal extra bei uns zur Verfügung stehen, weil da kann uns auf jeden Fall keiner irgendwie wegstreiken oder so. Okay. Und da kann man die ganzen Sachen auch nochmal schön aufbereiten und so, dass ihr dann immer zu den Sachen, die gerade besprochen werden, automatisch halt die Artikel dann angezeigt bekommt, die gerade besprochen werden und so. Also da gibt es viele Dinge, die man da noch bauen kann, die bei YouTube halt nicht möglich sind, was dafür ja auch nicht vorgesehen ist. Ja, man hört, es geht immer weiter. Wurde eigentlich jetzt wegen dem Video, was jetzt gestrikt, also für den Strike halt gesorgt hat, ist das immer noch erhältlich? Kann man das immer noch anschauen? Nee, es ist gelöscht worden, aber da gibt es Mirrors von. Das war der erste Affengrenzen-Stream, der damals bei uns ja auf dem Server gelaufen ist. Na gut, okay, verstehe. Vergesst nicht, den Wald zu besuchen. Ja. Und ich habe auch irgendwie mitbekommen, dass hier viel zu wenig Kulturmarxismus gerufen wurde. Also ich habe es vorhin gemacht. Ja. Was? Achso. Ja, und lasst euch nicht gendern, ne? Ja, bis nächste Woche. Marxismus. Ja.